2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mit Tim Laumann von der Deutschen Kommunistischen Partei. Und gemeinsam wollen wir uns heute mit der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus auseinandersetzen, die die DKP in den 70er Jahren entwickelt hat, um Herrschaft und Wirtschaft in der BRD zu analysieren. Hallo Tim. Moin Moin. Tim ist seit 2 Jahren Gruppenvorsitzender der Gruppe Post der DKP und er hat sich mit dem staatsmonopolistischen Kapitalismus befasst, um sein eigenes Monopol, also die Post, analysieren zu können, weil das seine Voraussetzung ist, den gewerkschaftlichen Kampf auch im eigenen Unternehmen führen zu können. Vielleicht ein paar einführende Worte zur SMK oder auch Stamokap, wie es genannt wird. Die Grundlagen für die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus haben Rudolf Hilferding und Lenin gelegt. Hilferding analysierte 1910 in dem Werk Das Finanzkapital die Verschmelzung von Bankkapital und Industriekapital zum Finanzkapital. Die Entwicklung führte zu zunehmender Monopolisierung, bei der kleine Betriebe und Banken permanent geschluckt wurden. Das Finanzkapital und damit die Großbanken bekommen eine zentrale Rolle im Prozess der Kapitalakkumulation. Lenin definiert dann unter anderem anschließend an Hilferding den Imperialismus durch 5 Grundzüge: Konzentration der Produktion des Kapitals, die Monopole schafft, Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis des Finanzkapitals, Bedeutungszuwachs des Kapitalexports gegenüber dem Warenexport, Ausbildung internationaler monopolistischer Kapitalistenverbände, die den Weltmarkt aufteilen, die vollständige territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte. Lenin hielt fest, dass sich der Monopolkapitalismus weiterentwickle zum staatsmonopolistischen Kapitalismus. Ein Zitat aus dem Nachwort zu Das Agrarprogramm der Sozialdemokratie von 1917. Der Krieg, also der Erste Weltkrieg, hat den kriegführenden Staaten so unerhörtes Elend gebracht und hat gleichzeitig, indem er den monopolistischen Kapitalismus in einen staatsmonopolistischen Kapitalismus verwandelte, die Entwicklung des Kapitalismus so ungeheuer beschleunigt, dass sich weder das Proletariat noch die revolutionäre kleinbürgerliche Demokratie auf den Rahmen des Kapitalismus beschränken können. In der Bundesrepublik entwickelte dann das DKP-nahe Institut für marxistische Studien und Forschung, IMSF, im Anschluss an Vorarbeiten aus der DDR, geleitet von Josef Schleifstein und Heinz Jung, dann die Stamokap-Theorie als Grundlage für die politische Strategie der DKP. Und die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus wurde vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren von großen Teil auch der sozialistischen und kommunistischen Linken bis weit hinein in die Sozialdemokratie als Kern ihrer Kapitalismusanalyse vertreten. Und dann kommen wir jetzt vielleicht zu der ersten Frage, nämlich die Frage, was ist eigentlich ein Monopol? Weil Monopol ist nicht gleich Monopol. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen dem, was bei Lenin ein Monopol ist, beziehungsweise dementsprechend auch in der Stamokap-Theorie und was zum Beispiel in der bürgerlichen Wirtschaftstheorie als Monopol bezeichnet wird, also in der Klassik oder in der Neoklassik. Was ist da bei Lenin der Begriff des Monopols und wie schließt die SMK dort an? Genau. Für Lenin ist das Monopol ganz zentral ein Produktionsverhältnis. Also ähnlich wie das Kapital zuvor ein Produktionsverhältnis ist, bestimmt auch Lenin das Monopol als Produktionsverhältnis auf dieser neuen Stufe. Es geht also um die Hebung der Widersprüche des Kapitalverhältnisses auf ein neues Niveau. Negiert wird ein Teil der Konkurrenz, nämlich die absolute und freie Konkurrenz des Kapitalismus, der freien Konkurrenz. Bewahrt wird ein anderer Teil, nämlich die sogenannte gerichtete Konkurrenz gegen einen direkt bekannten Konkurrenten. Und ein neues Niveau, also sozusagen die Aufhebung, das sind die Widersprüche. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus, nämlich das Produktionsverhältnis Kapital, ist zwischen der gesellschaftlichen Produktion und der individuellen Aneignung. Daraus ergibt sich der Klassengegensatz als die politische Folge. Unter den Bedingungen des Monopolkapitalismus ergibt sich aus dem vertieften Widerspruch von monopolistischem Profitinteresse auf der einen und den Interessen aller nicht monopolistischen Schichten auf der anderen Seite der Widerspruch zwischen dem Monopolkapital und den Volksmassen. Das ist die neue Qualität. Der Unterschied zwischen dem leninschen bzw. leninistischen Begriff des Monopols und dem der Klassik bzw. dann der Neoklassik ist bereits der methodische Ausgangspunkt. Die Klassiker und Neoklassiker gehen aus von der Zirkulations- bzw. der Distributionssphäre, der Marxismus und auch Lenin gehen aus von der Produktionssphäre. Für die Neoklassiker endet deswegen der Monopolbegriff am Einzelkapital. Also ich brauche, damit ein Monopol besteht, ein Einzelkapital, das so groß ist oder so marktbeherrschend ist, dass die Konkurrenz ausgeschaltet wird. Während es für Marxisten mehr oder weniger egal ist, ob der hohe Grad der Vergesellschaftung der Produktion in einem oder in mehreren miteinander auf politischer oder ökonomischer Ebene verbundenen Kapitale passiert. Das Entscheidende, das ist der Vergesellschaftungsgrad der Produktion, der ist der Grund für Kapitalkonzentration, der ist der Grund für die Rolle der Großbanken, führt zu Kartellen, Syndikaten und Trusts und so weiter. Und das macht den Kern der leninschen Monopoltheorie aus. Er analysiert dann, dass das konkret dazu führt, dass der Kapitalexport wichtiger wird als der Warenexport, die Aufteilung der Welt und die Kapitalistenverbände passiert, um diesen Kapitalexport zu organisieren und schließlich dann die Welt unter die, Zitat, Handvoll Räuber aufgeteilt wird, also auch die Aufteilung der Welt unter die entwickelten kapitalistischen Länder. Die Theorie des SMK nimmt das direkt auf, indem sie erklärt, wie das Aufkommen der Monopole, also der erhöhte Grad der Vergesellschaftung, ein qualitativ neues Verhältnis zum Staat hervorbringt. Dabei gehen wir dann aus von Beobachtungen und Analysen, die hat bereits Engels gemacht und Lenin zitiert die auch in Staat und Revolution, nämlich dass der immer höhere Grad der Vergesellschaftung bedeutet, dass die ökonomischen Interessen des Kapitals und der dann werdenden Monopole in immer höheren Grade auch direkt politische Interessen werden. Also es werden immer mehr Arbeitskräfte einbezogen in den Produktionsprozess, die immer einheitlicher und unter einheitlicherer Kontrolle und die müssen mit einer immer teureren Technik arbeiten. Das heißt, dass diese Leute irgendwo in der Nähe ihres Arbeitsortes wohnen, bis hinein in die Stadtplanung, dass diese Leute eine gewisse Ausbildung haben, dass diese Leute erreichbar sind, sowohl für das Monopol als auch für den staatlichen Zwangs- und Gewaltapparat. Das alles werden Interessen der Monopole, die vorher nicht, vor allem nicht so konkret, Interessen des Einzelkapitals waren. Soweit erstmal zu diesem Verhältnis. Ja, also man könnte es jetzt auch sagen, dass der Monopolbegriff von Lenin auch das einschließt, was in der bürgerlichen Wirtschaftstheorie dann Oligopol genannt wird. Und es geht schon darum, dass sozusagen diese Oligopole dann einen, also sozusagen einen Teil des Marktes beherrschen, ohne dass sie direkt diesen Markt besitzen oder Firmen da besitzen oder so, sondern sozusagen aufgrund ihrer Größe sich Teile des Mehrwerts von anderen Kapitalen auch aneignen können. Dadurch kommt dieser Widerspruch zustande, dass eben die Monopolinteressen auch gegen die Interessen kleinerer Kapitale verstoßen und es potenziell auch die Möglichkeit gäbe, da Bündnisse gegen zu schließen. Verstehe ich das richtig? Genau. Mir wäre der methodische Unterschied nochmal als Grundlage wichtig. Also der Begriff von Monopol oder Oligopol geht aus davon, dass die Frage, wer kontrolliert den Markt oder wer hat Zugang zum Markt, die alles Entscheidende ist. Und das setzt sozusagen mit der Analyse an auf der Ebene von Verteilung oder von Zirkulation, also von Distribution und von Zirkulation, während der leninsche Monopolbegriff bereits eine Bestimmung des Kapitals ist, also auf der Produktionssphäre ansetzt. Das wäre mir schon wichtig als methodischer Unterschied. Ja, also auch das Monopol hat Einfluss darauf, wie sich ganz konkret auch mittlere und kleinere Kapitale in die Produktion einreihen und hat sozusagen da aufgrund seiner Marktmacht auch die Möglichkeit, das de facto zu diktieren. Ja, im Nachhinein ist uns aufgefallen, dass wir den Begriff der Vergesellschaftung nicht erklärt haben. Deswegen schneide ich jetzt hier noch eine kleine Sprachnachricht von Tim rein, in der er nochmal erklärt, was Vergesellschaftung für ihn ist. Vergesellschaftung versteht man den Prozess, dass zunächst die Arbeitsteilung, die gesellschaftliche Arbeitsteilung ausdifferenziert wird. dann, dass eine internationale Arbeitsteilung hinzukommt. Um also ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Ware zu fertigen, müssen immer mehr Menschen in den Produktionsprozess direkt oder indirekt mit einbezogen werden. Damit dieser gesellschaftliche Charakter der Produktion voll zum Tragen kommt, muss die Produktion unter gesellschaftlicher Kontrolle stehen. Da steht sie unter kapitalistischen und auch unter monopolkapitalistischen und der imperialistischen Bedingungen nicht. Deswegen gerät der Charakter, der gesellschaftliche Charakter der Produktion, nämlich die Einbeziehung immer größerer Teile in die Produktion, in zunehmenden Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen, nämlich zur privaten Aneignung durch die Monopolherren. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, was mir auffällt in den Texten zum staatsmonopolistischen Kapitalismus, ist, dass eigentlich Großkapital und Monopol ziemlich deckungsgleich verwendet werden. Das, finde ich, hat eine gewisse Schwierigkeit dann in der Abgrenzung. Also ab wann ist ein Monopol ein Monopol? Liegt das dann an der Größe des Unternehmens oder müsste man sich dann tatsächlich, so wie du auch sagst, angucken, welchen Einfluss auf andere Kapitale, welche Marktmacht hat das Monopol oder nicht? Also kann zum Beispiel auch ein sehr, sehr großes Unternehmen, das aber, weiß ich nicht, relativ sektoral sehr eigenständig ist und gar nicht so viel Auswirkungen hat, ist es dann immer noch ein Monopol? Also liegt es an Größe? Liegt es an der Art und Weise, wie die Wirtschaft rundherum organisiert ist? Das ist für mich noch so ein bisschen eine offene Frage. Weil in der Praxis beobachte ich, wie gesagt, dass es ziemlich deckungsgleich verwendet wird, ohne dass es qualifiziert wird. In der Praxis wird man keinen Unterschied feststellen, weil Großkapital sozusagen der allgemeinverständliche Begriff ist. Monopole sind große Kapitalisten. Das ist in der Grundannahme erstmal richtig. Und eine ganz konkrete Abgrenzung, wann ein Einzelkapital Monopoleigenschaft hat oder nicht, hat man meines Erachtens nie versucht, allgemeingültig festzuhalten, weil es so unendlich viele potenzielle Verhältnisse gibt, die ich dort untersuchen müsste. Also ich müsste ja die untersuchen zu anderen Kapitalisten, zum Kleinkapital, zur Arbeiterklasse und zum Staat. Und ich kann dir überall sagen, wie das entsprechende Verhältnis ist oder nicht, aber nirgendwo könnte ich einen Punkt festlegen, an dem exakt bestimmbar wäre, wann ein Kapital oder ein Kleinkapital dann zum Großkapital, zum Monopol wird. Das ist aber auch in der Art, wie wir politische Ökonomie oder auch Soziologie betreiben, ja gar nicht vorgesehen, dass sich irgendwo in einem laufenden Prozess, wo sich Leute vor- und zurückentwickeln, eine sozusagen Linie in den Sand ziehe und sage, ab hier ist qualitativ was anderes. Sondern ich kann feststellen, dass dieser qualitative Sprung stattfindet. Aber ich glaube, im Einzelfall das festlegen zu wollen, führt letzten Endes zu unproduktiven Diskussionen, weil ja auch niemand was davon hätte, irgendwie, ne, Sachen dort falsch einzuordnen. Weiß ich nicht, ob ich das so überzeugend finde, weil wenn wir zum Beispiel die Post als Beispiel nehmen, dann können wir ja da schon beobachten, dass da aufgrund staatlicher Eingriffe, also das ursprüngliche Staatsmonopol der Post, ja ziemlich zerlegt wurde und das sozusagen dann geöffnet wurde für auch privatwirtschaftliche Akteure. Also dass da tatsächlich durch staatlichen Eingriff, also ein bisschen entgegen der Logik des SMK, dieses schon in Existenz befindliche Monopol zerschlagen wird und eine Marktöffnung stattfindet zu kleineren Anbietern, die wahrscheinlich jetzt auf dem Land nicht so die Rolle spielen oder sowas, aber jetzt in so Großstädten wie Berlin ist die PIN AG beispielsweise ein ernstzunehmender Konkurrent, der in aller Regel trotz deutlich schlechterer Qualität auch die Staatsaufträge zum Beispiel bekommt, wo ja richtig Kohle drin ist, die ganze Amtspost und so weiter und so fort. So, und da wäre dann die Frage zum Beispiel, ist die Post ein Monopol im Sinne von, hat sie wirklich eine marktbeherrschende Stellung? Auch wenn sie nach wie vor immer noch der größte Dienstleister in dem Bereich ist. Also ist es ein Großkapital, unzweifelhaft. Aber diese marktbeherrschende Stellung ist da zum Beispiel nicht gegeben. Da würde sich mir dann die Frage stellen, warum zum Beispiel man von der Post als ein Monopol spricht, wenn eigentlich diese marktbeherrschende Stellung gar nicht da ist und die eigentlich auch nicht diktieren können, den anderen Postunternehmen, wie sie zu agieren haben. Also abseits des normalen Konkurrenz, des normalen Wettbewerbs, dass sie natürlich versuchen müssen, die Post irgendwie zu unterbieten. Na, dann machen wir es an der Stelle mal konkret. klar, die Post ist, oder das, was wir heute als Post kennen, die Deutsche Post AG im Rahmen des Monopols DHL, ist entstanden aus der Privatisierung der Bundespost. Da hat man ein Staatsmonopol genommen, wir kommen vielleicht später noch drauf. Wir analysieren das als die privatmonopolistische Entwicklungsvariante des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Das ist eine Reaktion auf die Krise 74-75. Da hat man besonders, nachdem die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit sich so verschlechtert haben, also nach der Konterrevolution in den sozialistischen Staaten, die Kraft gehabt, die Bundespost zu zerschlagen, ne? Also zunächst in drei Teile, in Telekom, in Postbank und dann in die Post. Und daraus dann ein eigenständiges Unternehmen gemacht, das zwar immer noch Staatsanteile hatte, die aber sukzessive dann verkauft wurden. Und dann hat man das Kapital, was dort angelegt wurde, genutzt, um Kapitalexport zunächst vor allem in die USA zu betreiben, dort DHL zu kaufen. Und nun betreibt dieses Riesenmonopol, was sowohl verbunden ist mit dem deutschen als auch mit dem US-amerikanischen SMK, Kapitalexport in die gesamte Welt und verschlechtert hier nach und nach die Versorgung. Die haben nach wie vor eine Marktabdeckung von 80% und sie sind nach wie vor durch das Postgesetz dazu gezwungen, diese Marktabdeckung zu haben. Sie sind also gezwungen, die entsprechende Vergesellschaftung der Produktion, also staatlich gezwungen durch das, selbst durch das jetzt verschlechterte Postgesetz, gezwungen, diesen Grad der Vergesellschaftung der Produktion aufrechtzuerhalten. Dass es da andere Mitspieler, also irgendwelche Kleinkapitale wie die PIN AG oder sowas gibt, wobei die jetzt sozusagen rein zahlenmäßig gar nicht so klein sind, aber im Verhältnis zu dem, was da an Deutscher Post AG existiert, sind sie klein, macht an der Rolle, die sie haben, nämlich der Vergesellschaftung der Produktion, keinen Unterschied. Und ob die Deutsche Post 80 oder 75 oder 95% ausmacht, und alles hatte sie, glaube ich, in den letzten Jahren. Also wir haben da durchaus Schwankungen, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren gehabt. Die sind aber für die Rolle, Festlegung der Rolle, die Deutsche Post AG und die das Monopol DHL spielen, eigentlich unwichtig. Ich will mal einen konkreten Punkt machen, an dem sich der Unterschied zwischen Kleinkapital und Monopol dort praktisch ausmacht. Nach den Hartz-Gesetzen haben diese ganzen privaten Zustelldienste sowohl im Postbereich wie im Paketbereich unendlich viel Geld damit gemacht, die Löhne einfach wahnsinnig, wahnsinnig niedrig, kurz über dem Hartz-IV-Satz zu legen. Und das Monopol Post hat seine leider häufig treu zu ihm stehende Verdi eingesponnen und hat gesagt, hier, tretet doch mal ein für einen Postmindestlohn. Das heißt, wir, ne, das Monopol mit der entsprechenden Vergesellschaftungsgrad der Produktion, was sich das leisten kann, ist davon völlig unberührt. Der geforderte Postmindestlohn lag auch weit unter den tarifvertraglich sozusagen vereinbarten Löhnen, würde also für uns eher sogar als Lohndrücker dienen. Aber diese ganzen Kleinkapitalisten, die nur davon leben, dass ich einen entsprechend miesen Lohn zahle, die gehen daran alle kaputt. Und das ist konkret ein praktischer Unterschied zwischen einem Monopol, das einen entsprechenden Einfluss auf die bürgerlichen Parteien, auf das Parlament hat, aber auch auf, ich sag mal, die Arbeiteraristokratie und die Arbeiterbürokratie, in diesem Fall auf die Spitzen der Verdi, die so einen Vorschlag lancieren können. Und die anderen, die konnten eine relativ hilflose Demonstration vor dem Bundestag machen und sagen, bitte, bitte nicht. Aber letzten Endes genützt hat es ihnen nicht. So, und dass es mittlerweile nur noch die PIN AG gibt, während es ja real ziemlich viel mehr gab, ist ein Erfolg des Monopols und macht ganz praktisch den Unterschied deutlich, auch wenn man den, wie gesagt, nur schwer an Zahlen wird sozusagen festmachen können. Ja, was aber bleibt, ist natürlich die Schwierigkeit, Monopolpreise durchzusetzen, wenn man immer noch Marktteilnehmer hat, die den unterbieten können. Also wie schlecht der Service auch immer sein mag. Also bei der PIN AG ist es so, da kommt teilweise nur einmal die Woche Post oder so, was natürlich deutlich besser ist bei der Post AG. Wobei auch das natürlich, je nachdem, man kann beobachten, wo ärmere Menschen wohnen, da kommt die Post auch mal seltener als jetzt nach, weiß ich nicht, Charlottenburg oder sowas. Also da gibt es schon nochmal Unterschiede. Und was du jetzt beschrieben hast, könnte man, also da müsste man jetzt nicht unbedingt den Begriff des Monopols haben, sondern das ist ja einfach Marktmacht aufgrund von einem Größenvorteil, den man als großes Kapital nun mal hat. Aber lass uns da vielleicht nicht in die Tiefe reingehen, weil jetzt sind wir nämlich schon ganz tief in der Diskussion drin, aber wir haben ja eigentlich noch grundsätzliche Fragen zu klären. Ich würde dir gerne mal die zweite Frage stellen, nämlich in der Bundesrepublik forschte das DKP-nahe Institut für marxistische Studien und Forschung, das haben wir ja schon gerade in der Einleitung gehört, geleitet von Josef Schleifstein und später dann Heinz Jung, an der Stamokap-Theorie als Grundlage für die politische Strategie der DKP. Und vielleicht könntest du noch mal ganz grob die Stamokap-Theorie überhaupt, wie sie die DKP vertritt, beziehungsweise wie sie auch die Bundesrepublik als einen Staat der Monopole analysiert, vielleicht mal ganz grundsätzlich kurz darstellen, damit wir sozusagen eine Grundlage für die weitere Diskussion haben. Genau. Wir fangen mal damit an, dass ein Einzelkapital, auch ein einzelnes Monopol, noch nicht die Gesamtheit der herrschenden Klasse ist. Um von der Klasse an sich zur Klasse für sich zu werden, müssen die Kapitalisten durch ein paar Schritte durch, ähnlich wie unsere Seite der Barrikade ja auch. Das Kapital muss sich Organisationsformen schaffen, in der sie ihre Einzelinteressen, die sind erstmal ökonomische Interessen, ne, das Profitinteresse, in politische übersetzt werden, in auch ideologische übersetzt werden. Sie müssen diese Interessen also formulieren, sie müssen sie in Politik übersetzen. Dabei werden zwischen den Monopolen bereits unterschiedliche Interessen ausgefochten, weil unterschiedliche Monopole, die unterschiedliche Sachen herstellen, die unterschiedliche Leute brauchen, die unterschiedliche sich daraus ergebende ökonomische oder politische Interessen haben oder auch schlicht um ihren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum konkurrieren, erstmal unterschiedliche Interessen formulieren. Und dabei spielt es bereits eine wichtige Rolle, wie die Unternehmen lokal verankert sind in den Städten und Gemeinden, in die sie hineinwirken. Eine weitere wichtige Organisationsform sind die Unternehmerverbände. In denen werden die Interessen artikuliert, die Konkurrenzen ausgetragen, gemeinsame Positionen erarbeitet und so weiter. Und schließlich die bürgerlichen Parteien. Bei den letzteren beiden beginnt es schon, dass diese Interessen auch öffentlich ausgetragen werden. Wir haben das allgemeine Wahlrecht. Potenziell brauche ich also, um irgendetwas durchzusetzen, das, was man eine Massenbasis nennt, die mindestens mobilisierbar ist, um zur Wahl zu gehen. In dem Moment, in dem das öffentlich ausgetragen wird, funktioniert schon die gute alte bürgerliche Ideologie. Das heißt, jedes Einzelinteresse, jedes bürgerliche Einzelinteresse wird artikuliert, als sei es das Beste für die Gesamtheit. Weiter hineingewirkt wird dann in die Ministerialbürokratie, in das Parlamentsgeschehen und so weiter. Also kurz gefasst, in den Organisationen des Monopolkapitals selbst, vor allem in den Unternehmerverbänden, zusammenhängt damit in den staatlichen Organisationen, wird ein gemeinsames Interesse erst hergestellt. Das heißt, jedes einzelne Monopol verhält sich zum Staat, als sei der Staat sein direktes Instrument. Und dadurch, dass es diese Vermittlungsebenen gibt, kommt dabei heraus, dass ein Gesamtinteresse der Monopole formuliert und entwickelt wird. Der Staat ist als bürgerlicher Staat darauf eingerichtet, dass zunächst nur im Rahmen der bürgerlichen Ideologie überhaupt da über sowas geredet werden kann, dass also bestimmte radikale Stimmen gar nicht ernsthaft zum Zuge kommen, dass die Kapitalisten Zugang zu den entsprechenden Stellen haben und eben die Arbeiter nicht. Das Verschmelzen zu den sogenannten staatsmonopolistischen Komplexen geschieht an den Stellen, an denen der hohe Vergesellschaftungsgrad der Produktion den Staatseingriff zuerst herausfordert. Also staatliche Unternehmen gibt's zum Anfang vor allem in den Bereichen der öffentlichen Infrastruktur, Straßenbau, Häfen, Post und Telekommunikation und so weiter und so fort. Und er entwickelt sich aber in dem Moment, in dem immer mehr Sachen für das Gesamtsystem notwendig werden, weil der Vergesellschaftungsgrad der Produktion so hoch ist, entwickeln sich immer mehr Stellen, an denen der Staat und die Monopole direkt Hand in Hand miteinander arbeiten müssen und, sozusagen das ist die Kehrseite, zur Formulierung und Umsetzung der Interessen in der Politik der direkte Zugang zu den entsprechenden Stellen des Staatsapparates nötig ist. Der bekannteste Komplex, der dabei entsteht, das ist der militärisch-industrielle Komplex. Der spielt auch historisch sozusagen eine vorantreibende Rolle in der Entwicklung des staatsmonopolistischen Kapitalismus, weil der sozusagen ja dort zunächst entsteht. Also ja schon unter Bedingungen, wo man sich noch streitet, ob es schon einen staatsmonopolistischen Kapitalismus gibt, also die besonders hohe Grad der Vergesellschaftung in der Kanonenproduktion, also Krupp, und dessen konkreter Einfluss. Die Funktion, die der Staat dabei einnimmt, ist eine Sicherstellung dessen, dass die Monopole ihre Interessen artikulieren, zusammentragen, zu einem einheitlichen Interesse formulieren können, dass dieses Interesse nach außen hin kommuniziert wird als Gesamtinteresse, eine Absicherung gegen radikale Einflüsse von außen. Und dann muss er das, was nicht direkt innerhalb der Monopole von den Arbeitern abgepresst werden kann, sondern das, was indirekt zusätzlich verteilt werden muss, also eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der Monopole durchsetzen. Also wir haben Beispiele Investitionssubventionen, Förderung für Forschung und Entwicklung, Förderung für Exporte, also die Sicherung des eigenen Marktes gegenüber den anderen Bereichen, das, was als Struktur- oder Steuerpolitik dann bekannt wird, also indirekte Subventionen. Das funktioniert sowohl in der Subventionsvariante, die würden wir dann Kapitalmobilisierung nennen. Ne? Also da die Produktionsmittel immer teurer werden, ist es dem einzelnen Kapital, auch dem einzelnen Monopol immer weniger möglich, sofort von jetzt auf gleich die neueste Investition zu tätigen. Die ist aber nötig, den Standort zu sichern. Also wird entweder durch die Banken, deswegen Banken mit dem Industriekapital verschmelzen, oder dann unter Stamokap-Bedingungen auch durch den Staat das entsprechende Kapital mobilisiert. Und das funktioniert dann entweder direkt über die Subvention, dann kriegen sie es einfach so, oder auch über die staatliche Beteiligung. Wenn wir die Zeit haben, würde ich da, kann man so eine Wirkungsweise anhand der konzertierten Aktionen gerne einmal durchgehen. Wir können es aber auch auf später verschieben. Ja, vielleicht lass uns das mal auf später verschieben, weil du hast es jetzt sozusagen einmal grob dargestellt und ich würde gerne so ein paar einzelne Aspekte rausgreifen, die wir dann durcharbeiten. Du kannst dann ja gucken, wo das dann deiner Meinung am besten passt. Meine, ein Moment der SMK-Theorie ist ja, dass du hast es gesagt, dass der Staat das Instrument der herrschenden Klasse ist, beziehungsweise dass Staat und Monopole verschmelzen. Und jetzt würde ich sagen, sicherlich kann niemand vernünftigerweise leugnen, dass durch Lobbyismus versucht wird, Einfluss auf den Staat auszuüben, dass das den organisierten großen Kapitalen und seinen Verbänden auch deutlich besser gelingt als anderen Interessensgruppen. Zumal ja der Staat sozusagen für seine Existenz auf den Erfolg der Kapitalakkumulation setzen muss, also darauf angewiesen ist. Und trotzdem gelang es immer wieder und gelingt es immer wieder auch anderen Interessensgruppen, auch kleinerer Kapitalfraktionen bis hin zu gesellschaftspolitischen Interessen, bis hin auch natürlich zu Interessen der Lohnarbeitenden punktuell immer wieder sich Einfluss zu verschaffen und sozusagen erfolgreich auf staatliche Entscheidungen hinzuwirken. Wie passt es denn mit der These zusammen, dass der Staat ein Instrument der Monopole ist und dass beide sogar miteinander verschmolzen sind? Das heißt, und ich finde, der Begriff des Verschmelzens ist für mich einer dieser ein problematischer Begriff, weil er ja eigentlich suggeriert, dass es da so eine Interessensgleichheit gibt, die ich sagen würde, die besteht da nicht. Also der Staat, wenn man jetzt, was weiß ich, mit Poulanzas oder Hirsch oder sowas kommt, hat halt eine relative Autonomie und es gehört sozusagen auch zu dieser relativen Autonomie gegen bestimmte Einzelkapitale im Interesse des Gesamtkapitals, im Interesse des Reproduktionsprozesses des Kapitals eingreifen zu können. Du hast es jetzt so ein bisschen schon ausgeführt, dass natürlich auch die Monopole widersprüchliche Interessen haben und dass das sozusagen moderiert werden muss, bevor es dann als das Monopolinteresse, das Gesamtinteresse des Monopols, wie du gesagt hast, in den Staat einfließt. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Interessen, die sich unleugbar durchsetzen. Also man könnte jetzt zum Beispiel, was weiß ich, so kleinere Kapitale, die aber regional eine große Rolle spielen oder sektoral besonders herausragend sind, man könnte jetzt die Hotel-Mövenpick-Steuer von 2009 als zum Beispiel nehmen, wo die offensichtlich kein Monopol sind, sozusagen, das auch relativ unwichtig ist für den Kapitalstandort Deutschland. Das ist jetzt eher so ein nachgelagerter Sektor, der jetzt vielleicht nicht so relevant ist. Trotzdem haben die sich unglaublich bereichern können, dadurch, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen gesenkt worden sind. Das wären so einzelne Beispiele. Aber natürlich, sowas wie der Mindestlohn, sowas wie auch der Bauernverband, der sich ab und zu mal durchsetzt, der nun auch nicht aus Großkapitalen besteht, sondern da gibt es natürlich auch Flächenagrarwirtschaften, die ziemlich groß sind. Aber es ist jetzt, gibt da jetzt kein ein marktbeherrschendes Unternehmen auf dem deutschen Markt. Auch die schaffen es immer wieder, sich durchzusetzen und sich zu verwehren gegen bestimmte Reformen, die da gegen sie angedacht sind. Was würdest du dazu sagen? Genau, ich würde mal unterscheiden, oder das in zwei Fällen durchgehen. Das eine sind Fälle, wo Kleinkapitalisten entsprechend gut organisiert sind. Also es ist der Fall des Bauernverbandes. Die sind natürlich, haben eine Stärke dadurch, dass sie enorm verwurzelt sind in der lokalen Politik, wo sie herkommen, und damit einen entsprechenden Einfluss, vor allem auf die unteren Bereiche des Staatsapparates, können eine Spaltung tragen in die bürgerlichen Parteien, können dort entsprechend Widersprüche ausnutzen und tun das natürlich auch. Für meines Erachtens ist es kein Widerspruch dazu, dass der Staat mit den Monopolen verschmilzt, weil hätten die Monopole ein grundsätzlich anderes Interesse und würden die Monopole eines Tages beschließen, nee, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen beispielsweise eine vollumfängliche Monopolisierung der deutschen Landwirtschaft und nicht das langsame Bauernsterben, was wir derzeit haben, dann würden sie die Kleinbauern auch fallen lassen. Dann müssten die Kleinbauern ihre Interessen anders durchsetzen und könnten das nicht mehr über die Wege, wie sie es bisher tun. Aber das Zentrale ist, diejenigen, die den Daumen heben oder senken, das bleiben die Monopole, und der Staat vollzieht sozusagen dort die wesentlichen Interessen, die vereinheitlichten Interessen nach. Du hast dich an den Begriff Verschmelzen sozusagen Begriff des Verschmelzens aufgebracht. Welches andere Interesse als ein kapitalistisches soll ein bürgerlicher Staat haben? Also wo soll ein anderer Inhalt als ein prinzipiell prokapitalistischer, ein prinzipiell kapitalistischer herkommen? Und wer bestimmt eigentlich, was ein kapitalistisches Interesse ist, als die Kapitalisten? Das heißt, will ich durch den Begriff der relativen Autonomie oder der relativen Eigenständigkeit nicht den Klassencharakter des Staates grundsätzlich wegwischen, muss ich ja davon ausgehen, dass letzten Endes die relative Autonomie den Rahmen hat des Gesamtinteresses der Monopole. Und das wäre das, wie ja auch Engels den Begriff verwendet, weil der Staat das Gesamtinteresse der Kapitalisten bzw. das Gesamtinteresse der Monopole erst herstellen muss, darf er nicht direkter Befehlsempfänger von nur einem sein, sondern er muss sicherstellen, dass alle Monopole einen entsprechenden Einfluss, einen entsprechenden Zugang zu ihm haben. So. Das wäre der Inhalt relativer Autonomie, wie er sinnvoll ist. Der ist aber Bestandteil von Stamokap-Theorie und nicht Widerspruch dazu, weil der Inhalt von relativer Autonomie ergibt sich dadurch, dass sich alle Einzelkapitalisten, alle Einzelmonopolisten zum Staat als zu ihrem Instrument verhalten und dadurch in der Gesamtschau und durch die Organisationsformen, und die kann Stamokap-Theorie eben erklären, ein Gesamtinteresse erst herauskommt, und um dieses Gesamtinteresse zu formulieren, hat dann die relative Autonomie ihren Platz. Die ist also kein Widerspruch, sondern die ist ein elementarer Bestandteil davon. Ich glaube, der grundlegende Unterschied besteht darin, dass andere marxistische Ansätze das eben nicht so sehr reduzieren auf das Monopol oder auf die Monopole, sondern natürlich der Staat, also erstmal natürlich hat auch ein Staat Eigeninteresse, und zwar sozusagen das, was aus seiner Besonderung von der Gesellschaft herrührt. Ne? Also er spielt eine besondere Rolle und er ist damit auch Träger eigener Interessen. Zum Beispiel des Interesses, sich und seine Apparate zu erhalten. Also ich will jetzt da nicht zu tief reingehen. Also das ist ja sozusagen auch so, dass man da die Apparate unterscheiden muss. Der Staat ist kein homogener Block. Also es gibt erstmal klarerweise widersprüchliche Interessen auf kommunaler Ebene im Vergleich zur Bundesebene. Also ich meine, die meisten Kommunen finden wahrscheinlich scheiße, dass die Steuern gerade so gesenkt werden, dass sie am Ende pleite sind und sich nichts mehr leisten können. Aber darauf wollen wir mal nicht eingehen. Genauso gibt es natürlich Unterschiede, je nachdem. Also reden wir vom Verteidigungsministerium, reden wir vom Familienministerium, reden wir vom Wirtschaftsministerium. Es gibt unterschiedliche Interessen auch in den Apparaten. Auch das sozusagen gehört moderiert. Das ist auch eine der Kernaufgaben des Staates. Ne? Stichwort irgendwie, hier, weiß nicht, wie das nochmal heißt, irgendwie die Kanzler, dass die so bestimmte, kein Plan, wie das jetzt heißt gerade, Genau, aber die anderen Ansätze sagen halt, okay, es geht nicht nur um die Monopole, sondern es ist letztlich, alle Kapitale haben ein Interesse daran, dass die bestehende Gesellschaft eine kapitalistische Gesellschaft bleibt. Und der Staat hat auf den unterschiedlichsten Ebenen auch Interesse daran, dass nicht nur Monopole prosperieren, sondern gerade weil ja auch kleinere Kapitale sehr, sehr viele Arbeitsplätze schaffen, auch ein Interesse daran, dass diese Unternehmen fortexistieren, dass die Leute sozusagen nicht die Sozialsysteme belasten, dass sie Steuern zahlen, dass sie ja sozusagen finanziell oder materiell so gut genug gestellt sind, dass sie nicht revoltieren gegen den Staat der herrschenden Klasse. Und insofern finde ich das eine etwas künstliche Trennung dann zwischen Monopolinteressen und Nicht-Monopolinteressen zu unterscheiden, weil das grundsätzliche Interesse des kapitalistischen Staats ist nicht nur gebunden an die Interessen des Monopols, ne? Also ein Staat, der eine Politik betreibt, der sozusagen eine Zuspitzung von Konzentration des Kapitals zulässt, wo aber gleichzeitig die Folge davon wäre, dass unglaublich viele Arbeitsplätze wegfallen, der würde seine eigene Existenzgrundlage, seine politische Herrschaftsmöglichkeiten ja untergraben. Und deswegen kann er kein Interesse daran haben, da einseitig Interessen von den Monopolen zu bedienen. Ne? Also weil die Gesellschaft insgesamt muss ja befriedet sein, es braucht Jobs, es braucht Einkommen, damit die Leute nicht revoltieren. Jetzt mal ein bisschen runtergebrochen. Aber genau das tut er doch. Also der Staat, wie wir ihn haben, sozusagen schützt eindeutig und macht das Geschäft der Monopole und er macht ganz gezielt nicht das Geschäft der Kleinkapitalisten. Also unter Corona-Bedingungen sind die Kleinkapitalisten in unendlich großen Zahlen über die Hunde sozusagen über den Jordan gegangen und es hat niemanden interessiert, wie viele Arbeitsplätze dabei verloren gehen. Sozusagen, also für mich wäre nicht einsichtig, wo der Staat aktuell vertritt oder diese Interessen haben einen Zugang zum Staatsapparat. Machen wir es so rum. Natürlich ist es so, dass vor allem auf lokaler Ebene auch die Kleinkapitalisten ihre Organisationsformen haben und darüber versuchen, auf den Staat einzuwirken. Aber den qualitativen Unterschied zwischen einem Kleinkapitalisten, der, weil sein Abgeordneter häufig mal bei ihm ist oder so, einen Einfluss auf den Staat hat, mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe oder so, und VW, den muss ich ja sehen. Und auf das Gesamtvorgehen eines Staates hat natürlich VW einen völlig anderen Einfluss als der Gaststättenbetreiber um die Ecke. So. Zweitens, ein Monopol kann bestehen aus wahnsinnig vielen Kleinkapitalisten. Also DPD, Hermes und Co., aber auch Amazon, sind Träger von mehreren 10.000, wenn nicht sogar 100.000 Kleinkapitalisten. Weil die jeden Fahrer sozusagen als Kleinkapitalisten selber anstellen, der sich und gegebenenfalls noch ein, zwei andere ausbeuten. In dem Moment sind sie Kleinkapitalisten, weil sie arbeiten auf eigene Rechnung. Also kann sich jetzt streiten über die Unterscheidung von Kleinbürger und Kleinkapitalist, aber die kriegen sozusagen einen Mietwagen, die kriegen eine App aufs Handy und dann dürfen sie Pakete ausfahren und zwar auf eigene Rechnung. In dem Moment schaffen die Monopole ganz gezielt Kleinkapitalisten, die ja aber keine eigenen Formen der Interessendurchsetzung haben, es sei denn, sie entwickeln sie, sondern die sind Teil dieser Monopole. Und damit würde ich sagen, das Entscheidende in der Frage, wie erkläre ich mir Staat und Herrschaft in einem Land, ist das Interesse dieser Monopole und nicht das Interesse von Kleinkapitalisten. Weil die können insgesamt lokal ihre Interessen durchsetzen. Natürlich kann das auch die Arbeiterklasse versuchen, nur das ist ein grundsätzlich anderer Mechanismus, über den das funktioniert. Also die Arbeiterklasse kann, ich weiß nicht, wie viele Gesetzentwürfe ich jetzt in politischer und gewerkschaftlicher Tätigkeit mitgenommen und Mitunterschriften für gesammelt habe, die kommen nie durch. Wie viele Postlobbyisten das Postgesetz mitgeschrieben haben und wie viele Funktionäre von Amazon da im Hintergrund sitzen, das kann man hingegen dann abzählen. Und die hatten nur einen Versuch und sie haben weniger als 6 Monate gebraucht und schon gab es ein neues Postgesetz. Das ist ja mit dem, was die Arbeiterklasse aufwenden muss, um bestimmte Sachen, die ideell oder reell in ihrem Interesse sind, durchzusetzen, eine ganz anderer Schnack. Vielleicht wird das klarer, wenn man es noch einmal macht am Mindestlohn. Wenn du dir das kurz merkst, wir kommen gleich darauf zurück. Ich würde erstmal sagen, das, was du jetzt Kleinkapitale nennst, würde ich Kleinbürger nennen und auch irgendwie sowas wie Scheinselbstständigkeit. Also das heißt, da würde ich nicht wirklich von kleinen Kapitalen sprechen. Ich hatte jetzt eher sozusagen das, was in der bürgerlichen Ideologie, also dem Mittelstand, die Hidden Champions und so weiter und so fort theoretisiert werden, ja, die auch immer eine Rolle spielen in der Ansprache. Also natürlich wird auch teilweise dann, ich meine, das Monopolinteresse versteckt hinter, wir sind so Verbände wie die Familienunternehmer, wo halt offensichtlich jetzt nicht sonderlich so mittelständische Familien am Start sind, sondern eher eben die Familien, die Großkapital besitzen, irgendwie die Quants und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, also das ist ja nun wirklich überall zu hören und es stimmt auch, dass das Rückgrat der deutschen Industrie die sogenannten Hidden Champions sind, also die, die, was weiß ich, eine Maschine in einem Spartenbereich, im Medizinbereich bauen, aber das sozusagen weltweit exportieren. So. Und das hat ja das deutsche Kapital oder der deutsche Staat hat ja diese Hidden Champions schon durchaus im Blick. Und es ist jetzt gar nicht so, dass die jetzt ständig aufgekauft werden von irgendwelchen Monopolen, dass jetzt Siemens dann irgendwelche Hidden Champions aufkauft und die bei sich so irgendwie eingliedert. So ist es ja tatsächlich gar nicht. Und auch die haben ihre Einflussmöglichkeiten über, wie du es genau gesagt hast, ihre lokalen Verbindungen zu ihren direkten Abgeordneten, aber eben auch institutionalisiert beispielsweise durch die Handelskammern oder ähnliches, haben die ihre Vertretungen, die ja durchaus auch dann Einfluss ausüben können. Ne? Also wir haben ja auch große Verbände, wo Kleinkapitale, kleinere Kapitale, also jetzt sozusagen nicht im Sinne von Kleinbürger, sondern kleinere Kapitale, was weiß ich, 50 bis 500 Mitarbeiter ist für mich ein kleineres Kapital. Ja, ein Kleinstkapital ist für mich was unter 50, ne? Also Handwerk oder sowas kommt da oft rein oder halt irgendwie ein selbstständiger Pizzalieferant, so ein Subunternehmer von irgendeiner großen Kette oder sowas, wäre für mich ein kleines Kapital wäre so ein Mittelstand vielleicht, was man in der bürgerlichen Ideologie dann sagt. Und die haben ja schon durchaus auch ihre Wege und die setzen sich ja auch immer wieder durch. Plus, sie sind ja dann doch irgendwie über 50% der Wirtschaftsleistung Deutschlands sozusagen. Ne? Also es spielt schon eine Rolle. Klar, was so diese Kleinstkapitale angeht, die sind ja oft sozusagen schon an der Bürokratie gescheitert, um die Hilfen zu beantragen bei Corona beispielsweise. So die Kleinkapitale, 50 bis 500 Meter, die haben das wunderbar hinbekommen und haben da auch sozusagen, sind relativ gut rübergekommen, eben durch diese staatlichen Hilfen, die da ja auch ausgeschüttet worden sind. Insofern würde ich sagen, es setzen sich nicht immer nur die Monopolinteressen durch, wenngleich die Monopolinteressen immer die besseren Chancen haben, sich durchzusetzen. Einfach durch die Marktmacht und aber auch durch das Geld, was sie für Lobbying und so weiter und so fort ausnehmen. Aber es ist eben nur ein Ausschnitt, würde ich sagen, und erklärt noch nicht das Agieren des kapitalistischen Staates insgesamt. Und dann kommen wir jetzt vielleicht zum Mindestlohnbeispiel. Genau, vielleicht noch kurz. Die Auslieferfirmen, die ich gemeint habe, die haben durchaus irgendwas zwischen 5 und 50 Mitarbeiter, sind also Kleinstkapitale. Die Leute, die dann tatsächlich per App gesteuert werden, das wären, würde ich dir zustimmen, das sind Scheinselbstständige, die würden wir auch als Arbeiter bezeichnen. Die werden nicht ständig aufgekauft. Das Monopol kann auch über die Bank, also darüber, dass sie die Kredite geben oder verweigern. Das Monopol kann auch über einen Beherrschungsvertrag, auch darüber werden wahnsinnig viele sogenannte Mittelständler kontrolliert. Das Monopol kann darüber, dass, ja, ich habe eine kleine Bude, die diese konkrete Maschine baut, aber Siemens muss letzten Endes das Ding aufkaufen und einbauen in ihre eigenen Produkte. Und damit sind sie den Monopolen untergeordnet, entweder ganz formal juristisch oder finanziell oder einfach über die Technologie. Also wir reden ja, wenn wir uns Großproduktion ansehen, über das Schaffen von Plattformen, auf denen die arbeiten, und die Großen kontrollieren die Plattformen, ohne die die Kleinen nicht können, und die Kleinen müssen auf diesen Plattformen aufbauend ihre eigenen Produkte entwickeln. Und darüber findet die Kontrolle statt. Und das zwingt die Kleinen, die Interessen der Monopole mitzuvertreten, zumindest im öffentlichen Raum. Und wenn sie eigene differierende Interessen davon haben, dann gibt es spannende Aushandlungsmechanismen, wo sie natürlich auch auf den Staat versuchen zuzugreifen und ihnen das auch hin und wieder gelingt. Das ändert aber das Gesamtbild nicht, sondern sozusagen es ist dann wichtig, sich eine Einzelentscheidung anzugucken, und ich kann dann dort die Differenzierung feststellen. Aber sozusagen die mannigfaltigen Wege der Kontrolle der Monopole, die sind schon wichtig, weil es geht, nochmal, der Monopolbegriff, das ist nicht Marktmacht. Der Monopolbegriff ist Vergesellschaftung der Produktion, das heißt Kontrolle über die Produktion. Ob die formal alle zu Siemens gehören oder zur Post oder so, ist dafür egal. Das Monopol, sozusagen, da geht es um die Kontrolle der vergesellschafteten Produktion. Wir machen jetzt das besondere Interesse der Arbeiterklasse einmal am Beispiel Mindestlohn. Wir rufen uns mal die Situation in Erinnerung. Die Hartz-IV-Gesetze sind durch. Der größte Angriff auf die bundesdeutsche Arbeiterklasse ist durch. Die Zersplitterung der Großindustrie ist im vollen Gange. Also aus den erstmals gut organisierten Großbetrieben wird die gesamte Logistik ausgegliedert. Das kauft sich alles DHL. Entstehen dann neue DHL-Standorte, die aber eben nicht gut organisiert sind und die unter viel niedrigeren Löhnen arbeiten. Der gesamte Putzdienst und sowas wird ausgegliedert, macht eine Fremdfirma. Es entsteht also durch die Zerschlagung der Macht der Arbeiter in den Großbetrieben, die ja übergreifend war. Ne? Also alle Arbeiter in einem Betrieb gehörten in eine Gewerkschaft und hatten einen gemeinsamen Tarifvertrag. Das wird zerschlagen. Und in dieser Zerschlagung entsteht der größte Niedriglohnsektor Europas. Das wird sozusagen also eindeutig im Interesse der Monopole, weil das allermeiste, was da entsteht, ist zwar Kleinkapital, die aber für ein Monopol zugerichtet arbeiten. Vielleicht ist DHL da sogar eine Ausnahme, weil das ist ein Monopol, was direkt davon profitiert, dass es diese kleineren Kapitale dort schafft, nämlich diese Einzelfirmen. In dieser Situation gibt es für die Gewerkschaftsbewegung zwei mögliche Wege. Einmal, wir kämpfen darum, dass das rückgängig gemacht wird. Wir kämpfen darum, dass wir unsere Monopolisten zwingen, also wir setzen die gut organisierten Metallarbeiter ein, dass wir sagen, wir wollen unsere Logistik zurück. Wir setzen die gut organisierten Leute ein, um zu sagen, keine Putzkraft wird hier ausgegliedert. Das würde aber heißen, ich steigere den gewerkschaftlichen Kampf bis zu einem Punkt, wo ich in die unternehmerische Freiheit eingreife. Das gibt es, ne? Also jeder Gewerkschafter, vor allem rechte Gewerkschafter, sagen das gerne, dass das nicht geht, weil steht im Betriebsverfassungsgesetz, dass das nicht gehen darf. Wir kennen aber aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, auch aus der allerjüngsten Geschichte, Bereiche, wo das geht, wo das funktioniert, wo man das erzwingen kann. Oder man führt nicht diese sich steigernden betrieblichen konkreten Kämpfe, sondern man ist ganz lieb und nett und macht viel Lobbyarbeit bei SPD und CDU und auch, ich glaube, es war damals schon Linkspartei, und sagt, bitte, bitte, gib uns doch einen Mindestlohn. Dazu brauche ich dann keine Streiks führen, dabei wird betrieblich niemand organisiert und mobilisiert, dabei wird keine betriebliche Kampfkraft entwickelt, sondern die Gewerkschaftsbewegung wird einen Teil ihres linken Flügels los, denn es sich resigniert zurückzieht. Die Lobbyarbeit wird zum einzig möglichen Bereich und das sich fokussieren auf den bürgerlichen Staat und auf den Staat der Monopole wird sozusagen das Einzige, was da als Politikentwicklung innerhalb der Gewerkschaft noch diskutabel bleibt, und es kriegt sogar einen Erfolg. Das heißt, der rechte Flügel der Gewerkschaft wird nicht nur durch einen Misserfolg diskreditiert, sondern sogar durch einen Erfolg gekrönt. Und das ist der Hintergrund, vor dem wir jetzt den Mindestlohn haben. Weil der ist nicht in betrieblichen Kämpfen durchgesetzt worden, der ist nicht so durchgesetzt worden, wie wir uns eine Reform vorstellen, dass die Arbeiter dabei stärker, besser organisiert und klüger werden und dass man dem Kapital real Macht abgerungen hat. Nein, all die Schweinereien, die das Kapital und der Staat gemacht haben, um diese Situation herbeizuführen, in der man jetzt einen Mindestlohn braucht, die darf es alles weitermachen, die soll es auch bitte weitermachen, weil sie stärken ja den Wirtschaftsstandort, und die in den Gewerkschaften ist gesetzt worden, ja, der Wirtschaftsstandort, der ist eine wirklich wichtige Sache, weil dann kriegen wir einen anständigen Mindestlohn, wenn der gut läuft. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie auch die Gewerkschaft eingebunden wird, wie Arbeiteraristokratie und Arbeiterbürokratie eingebunden werden darin, nur solche Forderungen zu stellen, die sich letzten Endes mit dem Monopolinteresse nicht beißen, sondern es darin integrieren, weil das diese Leute, die dort neu entstehen, diese neu entstehenden Bereiche der Arbeiterklasse, Möglichkeit brauchen, den Widerspruch von Kapital und Arbeit am Beispiel von Lohn und Leistung auszufechten. Das ist völlig klar. Diese Klassenkämpfe sind unvermeidlich. Aber werden sie geführt mit der Perspektive, wir brechen die Kontrolle der Monopole über unsere Arbeitsbedingungen, oder werden sie geführt mit der Perspektive, da entscheidet jetzt eine Mindestlohnkommission friedlich und ohne, dass wir uns bewegen und müssen und ohne, dass wir einen Tag Arbeit verpassen. Also hier kann man die Macht der Monopole dann, finde ich, sehr schön und sehr deutlich sehen, bis weit in die Gewerkschaftsbewegung hinein. Ja, also ist, glaube ich, auch unstrittig, dass wir als Kommunistin eine Gewerkschaftsbewegung bevorzugen würden, die aktiv Kämpfe priorisiert und sich darüber aufbaut. Und dass sozusagen dieser SPD-dominierte Laden des DGBs das nicht hergibt. Unabhängig davon ist es schon so, dass es ein Interesse der Lohnabhängigen gibt an so einem Mindestlohn, und das ist durchgesetzt worden. Ne? Und man könnte jetzt auch andere, also ich meine, man hat ja immer die Problematik ist jetzt in dieser Diskussion, man hat immer so anekdotische Evidenz und man kann immer sozusagen jetzt eine Geschichte erzählen. Man könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ja, die DGB-Gewerkschaften haben sich aber durchaus schon in den Monopolen, mit den Monopolen angelegt, in den Bereichen Leiharbeit, Werkverträge und so weiter und so fort, und auch dort durchaus Erfolge erkämpft, ne? Also zum Beispiel, dass erst Leiharbeitsverträge faktisch dann angepasst werden mussten durch auch konkrete Kämpfe, insbesondere in den Metallbetrieben, dass die dann nach Standards auch der Festbelegschaft bezahlt werden musste, wäre so ein Beispiel, wie durchaus kämpferisch da agiert werden ist, trotzdem es ein SPD-dominierter Haufen ist. Und auch in der Gesetzgebung sind da ja Anpassungen erfolgt, genauso Werkverträge und so weiter und so fort. Also da hätte man dann wieder anekdotische Evidenz in die andere Richtung. Das ist so ein bisschen die Problematik. Ich würde sagen, dass eine Schwäche des SMK schlicht und einfach ist, dass sich sozusagen zu sehr auf die Monopole fokussiert wird. Ich meine, hier bei Binus Landefeld und Andreas Wehr in dem kleinen Papirossa-Heftchen habe ich ja sogar gelesen, ja, das ist ja auch nur der Anspruch, das Verhältnis zwischen Monopolen und Staat zu erklären. Alles darüber hinausgehende ist nicht der Anspruch. Und da würde ich sagen, das ist aber ein bisschen zu wenig. Also es ist eine Verengung eigentlich dieser Kapital-Staat-Beziehung. Und das ist insofern problematisch, als eben bestimmte Widersprüchlichkeiten und bestimmte Interessen ausblendet und auch ausblendet, dass auch kleinere Kapitale eben Kapitalinteressen vertreten und dass es vielleicht eine Problematik dann in diesem Idee des antimonopolistischen Bündnisses gibt. Weil man da ja dann auch immer punktuell ausblenden muss, dass natürlich auch kleine Kapitale Interessen haben gegen die Lohnarbeitenden. Abonniert unseren YouTube- und Spotify-Kanal und vergisst nicht, unsere Folgen fleißig zu teilen, zu liken, zu kommentieren, weiterzuempfehlen an eure Freunde, Familie, Arbeitskollegen, Liebhaber, keine Ahnung. Und auf YouTube, auch ganz wichtig, vergisst nicht, die kleine Glocke zu drücken neben dem Abo-Button, denn dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr von uns, denn ihr werdet direkt benachrichtigt. Ja, kleine Glocke, ganz, ganz wichtig, aber folgt uns auch auf Instagram, teilt und liked unsere Sachen, das ist ganz wichtig. Telegram-Kanal haben wir auch noch, folgt uns auch da, verbreitet das. Ja, das ist nämlich unsere Währung. Ja, aber auch die andere Währung ist uns sehr wichtig, und zwar richtiges Geld. Wir haben ja, stimmt, auch, Geld ist auch gut. Ja, genau, Geld ist immer gut, können wir sehr gut gebrauchen, und deswegen haben wir einmal ein PayPal-Konto, aber auch ein richtiges Konto. Und wenn ihr uns da Geld überweisen wollt, um uns zu unterstützen, könnt ihr die Kontodaten jeweils in den Beschreibungen der einzelnen Folgen finden oder in den Beschreibungen des YouTube- und Spotify-Kanals. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Idee, diese Folge zu machen, weswegen wir dich angefragt haben, ist mir gekommen, weil ich in der aktuellen Z, Jugend in Bewegung, ne, die Z Nummer 144, einen Text der SDRJ über Ausbildung gelesen habe, in der die SDRJ irgendwie niedrige Ausbildungsgehälter einfach pauschal mit den Interessen der Monopole erklärt hat. Und da dachte ich mir halt so ein bisschen, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu dünn, weil ehrlich gesagt ein Drittel der Auszubildenden arbeiten Monopolen, zwei Drittel der Ausbildungsplätze sind nicht bei Monopolen angesiedelt. Also da müsste man schon ein bisschen mehr liefern. Und das scheint mir so immer so ein bisschen auch die Tendenz zu sein, dass man zu vorschnell versucht, ein dahinterstehendes Interesse des Monopols zu konstruieren und dabei ein bisschen ausblendet, dass es ja noch andere Kapitalinteressen gibt, die sich Einfluss verschaffen und die eben auch mitsprechen. Und die auszublenden ist ein bisschen problematisch. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was man auch öfters hat, wenn man Texte, die sich auf SMK oder Stamok beziehen, und dass dann oft relativ oberflächliche Analysen dann dahinter stehen. Ja, man, also ein Oft wird tatsächlich von einem einheitlichen Willen unter den Monopolen ausgegangen. So, und andere marxistische Ansätze gehen viel stärker davon aus, dass die gegensätzlichen Interessen von Einzelkapitalen und Kapitalfraktionen eben dazu führen, dass sich da kein einheitlicher Wille bilden kann und dass die ökonomisch herrschende Klasse eben nicht unmittelbar politisch, auch nicht per Instrument den Staat beherrscht oder der Staat auch kein Instrument ist, sondern dass es da eben diese vorhin schon ein bisschen diskutierte relative Autonomie gibt. Und dass es gerade die Aufgabe des Staates ist, die divergierenden Interessen von verschiedenen Kapitalfraktionen, also inklusive der Kleinen, zu moderieren und zu einem einheitlichen Willen zu verdichten. Gleichzeitig ganz klar, der Staat bleibt in der Struktur- und Funktionslogik der kapitalistischen Gesellschaft gefangen. Ne, er ist also Klassenstaat und er ist aber nicht ein unmittelbares Interesse einer Klasse oder auch der Monopole. Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen diskutiert. Also auch du sagst ja nicht, es gibt einen einheitlichen Monopolwillen, sondern auch das sozusagen wird moderiert, die einzelnen Monopolinteressen. Aber was, also allgemein, also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Kapitalfraktionen, die wirklich sehr gegensätzliche Interessen hat. Und mir scheint es so, dass wir in Deutschland die Situation haben, dass wir da bestimmte dominante Kapitalfraktionen haben. Also insbesondere die exportorientierte Industrie ist da sehr dominant. Und natürlich auch, wobei das auch, glaube ich, abgenommen hat im Vergleich zu Hochzeiten von Josef Ackermann der Deutschen Bank, sozusagen das deutsche Finanzkapital. So. Und andere durchaus als Monopol bezeichnbare Kapitalfraktionen sind durchaus weniger wichtig und haben durchaus weniger Einflussmöglichkeiten. Wie würdest du das sehen? Dass es unterschiedliche Interessen gibt und auch Fraktionen innerhalb des Monopolkapitals, ist ja keine Besonderheit der anderen Theorien zu diesem Verhältnis, sondern es ist ja ein eigenständig, also sozusagen haben wir ja seit Lenin und vor allem seit dem 7. Weltkongress als durchgehende Erkenntnislinie im Rahmen der Stamokap-Theorie. Es gibt unterschiedliche, die sich ausmachen an technischen Unterschieden, die sich ausmachen an, welchen Wert der wahre Arbeitskraft brauche ich. Ist das Problem, wenn ich einem einen Wert der wahre Arbeitskraft zugestehe, hat das die Tendenz, sich zu verallgemeinern. Das heißt, es gibt ein widerstrebendes Interesse, nur angelernte oder ungelernte Arbeiter brauchen. Das ist aber auch nicht für alle machbar. So, das sind technische Unterschiede, die sich dann politisch in so Fragen Ausbildung und so weiter widerspiegeln. Es gibt Unterschiede in außen- und innenpolitischen Fragen. Es gibt Leute, die können mit der Einbindung von Sozialdemokratie innerhalb inklusive sozusagen der linken Fraktionen von Sozialdemokratie sehr gut leben, weil sie das brauchen. Und andere Fraktionen, die können damit gar nicht leben, weil sie die Widersprüche, die sich damit im Staatsapparat stellen, nicht aushalten können. Das ist kein Unterschied zwischen den anderen sozusagen Theorien, die du aufgemacht hast und dem, was eine Stamokap-Theorie auch analysiert, weil wir an keiner Stelle von einem einheitlichen Interesse aller Monopole ausgehen. So. Ich würde das gerne mal machen an dem Beispiel, was du aufgeworfen hast, nämlich diesem Text von der SDJ in der Z. Warum geht die SDJ davon aus, dass die niedrigen Löhne der Ausbildung an den Monopolen liegen? Die Bedingungen in der Ausbildung, auch die Löhne, werden, ich sag mal, unter den Kapitalisten in den entsprechenden Kapitalistenverbänden ausgehandelt. Ne? Also die bilden die Position, mit der ich in eine Tarifverhandlung reingehe. Dort ist prägend natürlich das Interesse der Größten, ne? Das Interesse der Monopole. In den Industrie- und Handelskammern, die ganz wichtig dafür sind, was für Mindeststandards es in der Ausbildung gibt. Und die Ausbildung ist ganz wichtig für den Wert der wahren Arbeitskraft, also sowohl für den Lohn in als auch für den späteren Lohn dann nach der Ausbildung. Auch dort setzen sich die Monopole durch, weil sie sind die Stärksten. Sie sind nicht unbedingt diejenigen, die am zahlenmäßig größten in den Industrie- und Handelskammern vertreten sind. Aber in den Industrie- und Handelskammern wird Einfluss darüber ausgeübt, wer kann die meisten Leute aus seinem Apparat dafür freistellen, für die Industrie- und Handelskammern zu arbeiten. Und das können die Monopole in aller Regel. So, also auf zwei Arten setzen sich die Interessen der Monopole erstmal durch. Dann treffen die sozusagen auf diese Art und Weise vereinheitlichten Kapitalinteressen auf die, ich sag mal, Azubi-Bewegung und auf die Gewerkschaften spätestens dann als Tarifpartner. Und in den Gewerkschaften sind diejenigen am Ältesten, die in den Monopolbetrieben arbeiten. Dort habe ich die größte Zahl an Azubis, dort habe ich meistens auch bessere Möglichkeiten, einen Betriebsrat und eine JAV zu gründen. Dort gibt es einen Zugang für die Gewerkschaftsjugend bei jeder Azubi-Begrüßung und so weiter. Das habe ich alles in den kleinen Betrieben nicht. Das heißt, dort sitzen sich, obwohl das dann für alle gilt, weil das dann häufig verallgemeinert wird, ne, in Flächentarifverträgen, sitzen sich die Interessen der Arbeiterklasse in den Monopolen und die Interessen der Kapitalisten aus den Monopolen gegenüber. Und das zeigt, dass letzten Endes die Analyse, die die SDJ dort anlegt, richtig ist. Ne? Also es gibt keinen wesentlichen Einfluss der Kleinkapitalisten auf die Höhe der Ausbildungsvergütung, weil dort, wo es sozusagen über den Staat festgelegt wird, haben die Monopole den entscheidenden Einfluss und dort, wo es über den Tarifvertrag festgelegt wird, auch. Kommen wir mal zum Interesse. Es machen relativ viele Leute ihre Ausbildung in Kleinbetrieben, um dann woanders zu arbeiten, weil die Kleinbetriebe sehr viel häufiger und mehr Leute ausbilden, als sie am Ende selber beschäftigen können. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache und es liegt darin, dass die Kleinbetriebe die billige Arbeitskraft brauchen, weil mitunter wird so, an seinen Arbeitstagen so ein Azubi für ganz normale Arbeit herangezogen und bezahlt. Und das heißt, er ist die billigste Arbeitskraft, die ich am Markt irgendwie kaufen kann. Die Leute werden aber nur ausgebildet und die Leute kriegen nur die entsprechende Anzahl an Ausbildungsplätzen durchgesetzt durch die Industrie- und Handelskammern, weil damit der Pool an Arbeitern, aus denen sich hinterher das Monopol aussuchen kann, wen will ich denn haben, dann entsprechend groß ist. Das heißt, letzten Endes ist es auch dort im Verhältnis von Kleinkapital und Monopol, das Monopol, was sich durchsetzt und was sozusagen der Grund dafür ist, dass dieses Geschäftsmodell bei den Kleinkapitalisten funktioniert. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, aus einer Einmalerzählung eine Evidenz. Ich bin auch voll offen dafür und ich glaube, man muss das auch machen, jedes einzelne Beispiel sozusagen durchzudiskutieren. Damit crashen wir garantiert den Zeitplan jedes Podcasts. Aber ich bin voll offen dafür. Ich glaube, wir sollten das machen als Linke und sowas wie eine Stammokap-Theorie daran an der Praxis prüfen. Ich meine nur, dass auch dieses Beispiel, was du da aufgeführt hast, wenn ich es mir genau genug angucke und in die ökonomischen Strukturen von Ausbildung, also Herstellung des Wertes der wahren Arbeitskraft mal reingucke, ich dort nachweisen kann, dass eine Stammokap-Theorie dort richtig liegt. Ja, ich würde jetzt wieder sagen, also naheliegenderweise hat auch ein Kleinkapital Interesse an möglichst niedrigen Ausbildungskosten, damit sozusagen die Arbeitskraft der Auszubildenden möglichst wenig kostet, obwohl sie faktisch meistens auch vollumfänglich eingesetzt werden. Also da sehe ich sozusagen den Widerspruch zwischen Monopolinteresse und Kleinkapitalinteresse schon mal gar nicht, ehrlich gesagt. Also es ist unmittelbar auch im Interesse des Kleinkapitals, also des Kapitals insgesamt, dass die Ausbildungskosten niedrig sind. Und deswegen muss ich da nicht aufs Monopol zurückgreifen. Und ja, genau, wir haben schon ausdiskutiert, dass natürlich stärkere Kapitale bessere Einflussmöglichkeiten haben, auch in den Industriekammern. Aber es gibt da gar keinen Interessensgegensatz zwischen Monopolkapital und anderen Kapitalen. Die alle wollen billige Auszubildende haben. Das wäre mein Punkt an der Stelle. So, der einzige Grund, warum man das nicht möchte, ist, dass man merkt, oh, wir haben hier Probleme, Nachwuchs zu finden. Und selbst da sozusagen führt auch der Druck von Kleinkapitalen dazu, dass sich zum Beispiel der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken irgendwie auf den Weg gemacht hat, nochmal in Vietnam extra Ausbildungsplätze zu bewerben, dass möglichst viele Vietnamesen dann nach Thüringen kommen beispielsweise, um dort eben billiger zu arbeiten und im Idealfall noch nicht ihre bürgerlichen Rechte in puncto Arbeitsrecht zu kennen, damit sie noch ein bisschen überausgebeutet werden können. So, also das ist sozusagen das Interesse des Kapitals insgesamt und das ist eine Verkürzung zu sagen, das ist ein Monopolinteresse. Das wäre meine Erwiderung an der Stelle. Und ich meine, der Text der SDJ hat es jetzt auch nicht weiter ausgeführt. Ne? Der hat einfach nur gesagt, es ist im Interesse der Monopole. Und das sozusagen aus, würde ich jetzt mal unterstellen, aus so einer Überzeugung, dass es ja eh alles im Interesse der Monopole ist, eben ohne sich konkret anzugucken, wie das wirkliche Interesse der einzelnen Kapitale aussehen. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Aber vielleicht gehen wir jetzt, weil du hast es ja schon angesprochen, wir haben gar nicht so die Zeit, so in die Tiefe reinzugehen, obwohl es manchmal auch nötig wäre. Wobei ich mich auch manchmal frage, wie viele Zuhörer wir dann hätten, wenn wir dann so einzelne, ne, also genau, also man muss auch immer ein bisschen die Waage finden. Finden die Leute es noch interessant? Finden sie es zu kleinteilig? Aber jetzt vielleicht nochmal ein ganz großer Punkt. Du hattest vorhin gesagt, oder hattest es genannt, privatmonopolistische Entwicklung. Wir reden jetzt sozusagen über, so würden andere marxistische Theorien sagen, den Bruch, den sozusagen es vom Fordismus oder Keynesianismus hin zum Neoliberalismus gegeben hat. Der Kapitalismus hat sich ja seit den 70er Jahren nochmal deutlich verändert. Und mit dem Neoliberalismus kann man nun beobachten, dass systematisch auf Grundlage der Argumentation neoliberaler Ideologen Deregulierung und vor allen Dingen Freihandel forciert wird. Also der Staat bricht Monopole auf. Wir hatten es am Beispiel der Post schon so ein bisschen, gibt seine eigenen Monopole im Energie- und Transportbereich ab, verkauft diese und er setzt seine nationale Industrie dem internationalen Wettbewerb aus, also damit auch den nationalen Monopolen, den Wettbewerb mit anderen Monopolen aus anderen Ländern. So, wie würden jetzt diese Veränderungen im Rahmen der Stamokap-Theorie diskutiert? Du hast jetzt schon gesagt, so wie gesagt, privatmonopolistische Entwicklung. Ich habe auch gelesen von sozusagen einer zweiten Phase des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Wie theoretisiert ihr das? Genau. In Reaktion auf die Krise, da kommt es ja realhistorisch her, in Reaktion auf die Krise 74, 75, wird klar, dass die bisherige staatsmonopolistische Regulierung von Märkten und von Marktzugängen und von Geldmenge, also all das, was ein Staat so kontrollieren kann, in eine Krise gerät. Und diese Krise, die äußert sich darin, dass die nötigen Investitionen, die so ein Staat dort auf die Waage werfen muss, für einzelne Volkswirtschaften gar nicht mehr zu handeln sind. Das führt zu lang andauernden inflationären Erscheinungen, die ja die Krise 74, 75 begleiten. Es ist also die Geldmengenfrage. Das zweite ist, wir haben in der Phase von 1968, 69 bis zum Beginn dieser Krise, 72, 73, das höchste Maß an eigenständiger Tätigkeit der Arbeiterklasse in den entwickelten kapitalistischen Staaten. Also sozusagen das, was auf dem kulturellen und dem politischen Gebiet die 68er sind, das ist in der BRD beginnend mit dem Kampf gegen die Notstandsgesetze und ungefähr endend mit den wilden Streiks, vor allem migrantischer Arbeiter bei Ford 74. Das ist so die Phase, in der wahnsinnig viel in den Klassenkämpfen möglich wird und ganze Gewerkschaften sozusagen nach links gedreht werden, einfach durch den Druck von unten. Also wenn es nicht zu kleinteilig wird, die Deutsche Postgewerkschaft beispielsweise war vorher ein staatstreuer Beamtenhaufen und 68, 69 explodiert ihnen das sozusagen unter dem Arsch. Die Jugend der Deutschen Postgewerkschaft fordert plötzlich die Anerkennung der DDR und drei Jahre später hat man schon sowjetische Gewerkschafter als Delegation auf dem eigenen Kongress und man beschließt, dass man eine sogenannte Bürgerpost will, die frei von Monopol und Staatsinteressen funktioniert und einfach nur die Leute versorgt und bitte auch nichts mit der Feldpost zu tun hat. Also es ist wahnsinnig viel möglich in dieser Zeit und jetzt hat man das Problem, dass unter Bedingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus dieser Kampf als Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in den Monopolen ausgefochten wird, aber ja auch ein wahnsinnig großer ideologischer Klassenkampf stattfindet. Also es gab es vor einiger Zeit in der Jungen Welt mal, dass ein Aufsatz abgedruckt wurde darüber, was der Lehrrahmenplan der hessischen Oberschulen damals vorsah, auch an kritischer Literatur. Und das las ich mitunter, also mit Originaltexten von Marx, Engels und Luxemburg, sozusagen, wie viel dort plötzlich möglich war, wie viel Einflussmöglichkeiten die demokratischen Kräfte und die GEW sich dort erkämpften. Und auf der anderen Seite, wie viel repressiver, richtig brutal repressiver Druck mit den Berufsverboten nötig war, um das im Zaum zu halten. Und dieser Widerspruch, der droht zu explodieren, weil diese ganze Zeit über habe ich diese Kämpfe noch einfangen können. Also das Streben der Arbeiterjugend an die Universitäten, das war teilweise im Kapitalinteresse, weil mit der Weiterentwicklung von Produktion brauchte ich eine viel besser ausgebildete Arbeiterklasse. Also konnte man die Universität zur Massenuniversität machen und musste den Bruch erst setzen mit, was machen die Leute, wenn sie aus der Uni rauskommen, Berufsverbot und die Studenten hatten die Forderung, wir wollen selbst mitbestimmen, was an den Universitäten passiert. Und da musste man den Bruch machen mit, Professoren sind die wesentlichen Träger der universitären Tätigkeiten. Das heißt, es gibt da eine professorale Majorität in den einzelnen Gremien. Damit dieser Widerspruch sozusagen die entwickelten kapitalistischen Staaten nicht zerreißt, musste man eine Ebene schaffen, an die dieser Widerspruch, an der die Klassenkämpfe im Rahmen der bürgerlichen Rechtsordnung nicht rankommen. Und wenn jetzt aber alles diskutierbar ist in so Staatsbetrieben, weil die ja demokratisch verwaltet sind, weil es einen starken Einfluss auf die Gewerkschaften und auf die SPD gibt im Rahmen von Jusos, die ja, ne, Stamokap-Theorie, enge Aktionseinheiten mit der SDJ und der Gewerkschaftsjugend, MSB, SAB-Asten an den Universitäten und so weiter. Wenn diese Verbindung sehr eng wird und ich diesen Staat richtig unter Druck setze, dann muss ich das, wo diese Entscheidungen gefällt werden, aus dem Staatsapparat rausziehen. Und das ist eine extreme Rechtswende. Und damit wird nicht aufgrund der neoliberalen Argumentation, das wäre mein Widerspruch, sondern aufgrund sozusagen der Klassenkampfsituation wird das, was man dann Neoliberalismus nennt, gemacht. Das heißt, es wird alles privatisiert, was nicht bei drei auf dem Baum ist, selbst wenn das formal noch unter Staatskontrolle bleibt. Ne? Also auch die Post hatte ja am Anfang, war der Staat Mehrheitsanteilseigner. Aber es war nicht mehr direkt eine staatliche Behörde. Damit hatten die demokratischen Kräfte nicht mehr direkt den Einfluss, den sie haben von, das ist aufgebaut wie im öffentlichen Dienst, ich habe die entsprechenden Mitspracherechte und ich kann meinen lokalen Abgeordneten von unten unter Druck setzen, er muss dann entsprechend handeln oder er verliert seine Stimmen. Und diese Druckmöglichkeiten habe ich alle nicht mehr, es sind alles private Betriebe. Und das ist das Wesentliche, wie wir uns sozusagen diesen Umschwung erklären, nämlich aus der Begrenzung von der Klassenkampfsituation und als aktive Waffe sozusagen, um dann eine entsprechende Ideologie auszubilden, die ich sag mal spätestens in den Schröder-Jahren dann ja auch die Sozialdemokratie zerschlägt, damit die Aktionseinheiten von unten verunmöglicht und bis weit in die Gewerkschaften hineinwirkt. Ne? Aber sozusagen die Ökonomie, die ökonomischen und politischen Entscheidungen, die kamen zuerst und dann wurde die entsprechende Ideologie massenhaft in die Köpfe gedrückt. Auch wenn die Ideologie vorher entstand, ne? Die stammt ja aus den 30er und 40er Jahren, aber das ist der Rahmen, in dem wir uns das erklären. Der internationale Wettbewerb und auch der Ausbau der Europäischen Union sind dabei ganz wichtig, weil ich will ja Bereiche schaffen, in denen das Kapital vermittelt über seinen Staat Entscheidungen trifft, die von den Einflussmöglichkeiten selbst der bürgerlichen Demokratie ausgenommen sind. Und genau das passiert, indem ich sage, das ist jetzt der Markt, der entscheidet irgendwas. Das sind, ob ich Aktien kaufe oder nicht, immer noch Kapitalentscheidungen. Aber es wird nicht mehr offen gesagt, dass das Kapitalistenentscheidung, Kapitalistenwillkür ist und dass man dagegen was haben könnte, sondern es ist sozusagen ein Scheinsubjekt, was da aufgebaut wird. Und das ist der Markt oder das ist an anderer Stelle eben die Freihandelsabkommen oder die Europäische Union, die ja genauso funktionieren. Auch da entscheiden letzten Endes die staatlichen Akteure, was gemacht wird und die anderen dürfen Parlament wählen, was hin und wieder mal zustimmt oder ablehnt und selbst wenn es ablehnt, wird es trotzdem gemacht. So, das ist sozusagen Schaffen von Scheinargumentationen und realen Demokratieabbau. Ja, da würde ich dir zustimmen. Vielleicht nochmal, wenn ich jetzt sage, neoliberale Ideologen, es ist ja schon so, dass die neoliberale Ideologie auch in dieser Zeit einen Wandel vorgenommen hat. Also, ne, ich meine, wie Hayek ist das eine, aber dann sozusagen die Chicago Boys dann drauf folgend oder James Buchanan oder sowas, die haben einfach auch andere neoliberale Ansatzpunkte, also Schuldenbremse zum Beispiel, James Buchanan, so, was ja auch Jahrzehnte später kam. Genau. Und natürlich ist die Grundlage einfach auch, also tendenzieller Fall der Profitrate in dem Zeitraum. Ne? Also die Profite sind gesunken und man hat sozusagen geguckt, wie kann man das wieder zugunsten des Kapitals aufbrechen. Und da gibt es ja Leute, die würden dann sagen, okay, dann ist sozusagen dieser Klassenkompromiss, der, ne, Wolfgang Abendroth, Grundgesetz, Klassenkompromiss, konzertierte Aktion aufgebrochen worden und die Verhandlungsrunden zwischen sozialdemokratisch geführten Gewerkschaften und Kapital sind abgelöst worden durch eine neue Form von Regulierung, so Stakeholder-Management, wo dann immer mehr Kapitale mit am Tisch saßen und immer weniger Arbeiter oder dann irgendwie noch Bewegungen dazu kamen oder so. Die Idee des staatsmonopolistischen Kapitalismus geht ja ganz stark davon aus, sozusagen, dass der Staat im Interesse der Monopole steuert. sozusagen. Und jetzt haben wir aber hier eine ganz andere Situation, also einen ganz grundsätzlichen qualitativen Wandel. Ne? Also von direkter staatlicher Wirtschaftslenkung zu indirekter Marktsteuerung. Ne? Also von Planification in Frankreich mit 5-Jahresplänen im Interesse der Monopole beispielsweise, also das herausragende Beispiel für direkte staatliche Intervention hinzu, man zieht sich zurück, man baut Planungskapazitäten staatlicherseits ab, man verunfähigt sich selbst eigentlich irgendwas zu steuern und ist nur noch darauf angewiesen, irgendwie externe Marktakteure und deren Dienstleistungen sich einkaufen zu können. Man geht von Kapitalkontrollen, die natürlich auch eine Kontrolle über den einheimischen Markt eben und über Konkurrenz, die sich dort etablieren könnte, bringt zu einer freien Kapitalverkehr und öffnet eigentlich sozusagen die Tür zur Konkurrenz, also auch zur internationalen. Und man geht von der Vollbeschäftigungspolitik zu so einer gewollten strukturellen Arbeitslosigkeit und dann unter Schröder ja sogar noch so Minijobs und Niedriglohnsektor sozusagen. Das heißt, das Staat-Kapital-Verhältnis hat sich in dieser Zeit, in diesen 40, 50 Jahren Neoliberalismus, nicht nur in Deutschland, sondern ne, zuerst in den USA und Großbritannien, aber fundamental verändert. Ne? Staatliche Planung und Lenkung zu staatlicher Absicherung rein von Marktprozessen, wie es so der klassische Neoliberalismus wollte, und vom öffentlichen Eigentum zu vermehrter Privatisierung, natürlich Möglichkeit, Kapital anzulegen für Kapitalbesitzende, ne, oder auch sich zu bereichern und ehemals irgendwie noch für das Gemeinwesen gedachte Dienstleistungen eben zu Gelddruckmaschinen zu machen und von Klassenkompromiss und Sozialpartnerschaft zu Wettbewerbskorporatismus, wie du es ja auch gerade mit den DGB-Gewerkschaften beschrieben hast. Und da vor allen Dingen ändert sich auch die räumliche Organisation der Produktion, ne, also Globalisierung, Auslagerung von Betrieben in andere Länder, ne, also nach der Wende auch vermehrt nach Osteuropa, aber vorher eher so Südeuropa und jetzt immer mehr in Richtung Asien, sodass jetzt sehr viel Produktion in China stattfindet und die erste Umorientierung jetzt schon auf Indien stattfindet. So, und von vor allen Dingen auch, was die Monopole selbst angeht, ne? Also sozusagen, die haben ja immer mehr Fertigungstiefe verloren, immer mehr ausgelagert. Also da würde ich zum Beispiel sagen, die These einer erhöhten Vergesellschaftung wird durch die Globalisierung ja in Frage gestellt. Es hat unmittelbare Auswirkungen für die Durchführbarkeit der sozialistischen Planwirtschaft hier. Also wenn wir so ein Smartphone, das wird ja mit Rohstoffen aus über 100 Ländern hergestellt, wiederum mit Zulieferern aus über 100 Ländern. Das heißt, wenn wir als sozialistische Gesellschaft in Deutschland ein Smartphone herstellen würden, würden wir vor ganz viel größeren stehen, als wenn wir jetzt ein Festnetztelefon von der Deutschen Post, wo drauf die ein Monopol hatten, uns irgendwie liefern. Also sozusagen die These, dass man da direkt in die Planwirtschaft übergehen könnte, würde ich sagen, eben aufgrund dieser strukturellen Veränderungen hat sich das so ein bisschen eher nach hinten verschoben. Man bräuchte jetzt erstmal wieder ein Zurückholen der alten Verhältnisse, bis man dann wirklich da weitergehen könnte. Es hat ja zum Beispiel auch Konsequenzen für die Übergangsthese, die beim antimonopolistischen Bündnis ja auch ein bisschen mitspringt. Also sprich, ich würde sagen, dass das so eine bisschen so eine Konstruktion ist, um die SMK zu retten, die finde ich sehr, sehr gut den Keynesianismus und Fordismus erklären kann. Aber beim Neoliberalismus kommt mir das so ein bisschen so zweckmäßig vor, das jetzt umzudeuten. Also, weil ich würde sagen, da hat ein fundamentaler Bruch stattgefunden und eine neue Regulationsweise hat sich da etabliert. Was würdest du dazu sagen? Gut, dass wir die Theorie der Regulationsweise oder der Akkumulationsregime, die ja aus der Regulationstheorie kommt, erstmal nicht teilen, dass wir da also anders rangehen und dass wir klar eine Veränderung sehen, aber sozusagen den Bruch nicht so scharf, also grundsätzlicher qualitativer Wandel waren jetzt deine Worte, das würden wir natürlich nicht sehen. Wir sehen eine taktische Veränderung im Verhältnis von Staat und Kapital, die wir im Wesentlichen aus der Klassenkampfsituation erklären. Man kann versuchen, hier in die Tiefe zu gehen und zu sagen, das, was die Monopole, also die Monopole verlieren nicht an Fertigungstiefe. Ich glaube, das ist die konkrete Gegenthese. Die Monopole oder die in der Bundesrepublik ansässigen Betriebe, die Teilbetriebe der Monopole, die verlieren an Fertigungstiefe. Aber das Monopol ist gekennzeichnet durch Kapitalexport und es betreibt seinen Kapitalexport dadurch, dass es seine die Rohstoffe in irgendwo in Afrika gewinnt und den Spaß dann irgendwo anders zusammenschrauben lässt und hier sozusagen nur noch das Headquarter und die Marketingabteilung und sonst was sitzt. Damit hat das Monopol insgesamt gar nicht an Fertigungstiefe verloren, sondern das Monopol sozusagen hat die gleiche Fertigungstiefe wie vorher, aber ich komme zu meiner Ausgangsthese zurück, die Arbeiter hierzulande können viel, viel schwieriger die Politik des Gesamtmonopols bekämpfen, weil viel mehr davon im Ausland stattfindet. Was heißt das jetzt für Übergänge und für Planwirtschaft? Wir haben in den 20er und 30er Jahren auch in der Sowjetunion eine Diskussion um die Frage, bedeutet der Übergang in die Planwirtschaft Autarkie? Oder bedeutet es die Möglichkeit zu einem planmäßigen Umgang damit, wo die Fertigungstiefe in dem, was ich dann sozialisiert habe, nicht ausreicht? Und die Antwort, die die Genossen gegeben haben, zunächst sehr stark in der NÖP und dann später weniger stark auch in den Fünfjahrplänen und ab 1928 ja in dem Übergang von der NÖP zum rein planmäßigen Aufbau, ist: Wir wollen keine Autarkie. Wir halten die für den aktuellen Grad der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung und der weltweiten Arbeitsteilung für gar nicht anstrebbar und gar nicht erreichbar. Und das heißt, bis in die 50er Jahre, also das ja ganz häufig dann zu dieser Frage herangezogene Werk von Stalin über die politische Ökonomie und die Probleme im Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion, die gehen gar nicht davon aus, dass ich rein autark alles bei mir herstellen will, sondern die gehen davon aus, es ist unumgänglich, mit den kapitalistischen Staaten und den Kolonialstaaten und so weiter zu handeln. Und so würde ich das für uns heute auch sehen. Unsere Planung des Übergangs oder das, was wir an strategischen Überlegungen haben, findet immer statt unter Berücksichtigung der internationalen Situation. Muss es ja. Und wir müssen uns gerade jetzt mit Bedingungen, also ne, wo wir eine kapitalistische Partei in einem imperialistischen Zentrum sind, müssen wir uns damit beschäftigen, welche Monopole betreiben welchen Kapitalexport und bezwecken oder haben damit welche Auswirkungen auf koloniale und neokoloniale Ausbeutungsverhältnisse in der dritten Welt oder auf entsprechend miese Arbeitsbedingungen woanders. Das ist ein konkreter Teil, wo im einzelnen Betrieb internationale Solidarität natürlich vorgelebt wird, in dem ganz konkret dargestellt wird, was macht da DHL, die in Südamerika und den USA als aktive Gewerkschaftsfeinde auftreten, die US-Armee in ihren überseeischen Einsätzen unterstützen und so weiter und so fort. Das ist eine Aufgabe, die wir auf der taktischen Ebene haben und die sozusagen in der Strategie auch weitergedacht wird. Ich würde meinen, dass bis auf Leute, die Sozialismus sehr, sehr, sehr schematisch verstehen und sagen, das muss sofort eine Planwirtschaft umfangreich auf nationaler Ebene bis ins letzte Glied sozusagen passieren. Das ist ehrlich gesagt eine völlig völlig bescheuerte Vorstellung, weil gab es nie so. Aber bis auf Leute, die sozusagen diese Idealvorstellung von Planwirtschaft haben, stellt sich niemand die Frage, weil es wollte, glaube ich, historisch auch bis auf Einzelsituationen in Kriegen oder so, wollte niemand die Autarkie, sondern sozusagen man sieht den Sozialismus als Vorwärtsentwicklung hin zu einer planmäßigen weltweiten Arbeitsteilung und hat sich sozusagen versucht, von gegnerischer Einflussnahme über den Weltmarkt abzuschirmen, das durchaus, und im Rahmen des sozialistischen Lagers war dann auch viel mehr möglich, aber eine Autarkie hat man eigentlich nie angestrebt. Ja, Entschuldigung, dieser Exkurs in die Sozialismustheorie, aber ich glaube, der jetzt nochmal nötig. Ich meine, ja, auf jeden Fall. Es gab ja auch die Diskussion zu Sozialismus in einem Land versus permanente Revolution, ne? Also dieser große Gegensatz Trotzki-Stalin, den es in den 20er Jahren gab. Und letztendlich sozusagen hat die Sowjetunion unter Stalin sich ja dazu entschieden, versuchen es jetzt sozusagen eine weitgehende Autarkie hinzubekommen, dass natürlich trotzdem immer noch Unmengen an Hölzern zum Beispiel in den Westen verkauft worden sind und so weiter und so fort, um Devisen zu erwirtschaften, damit man Maschinen kaufen kann. Ja, genau. Also so war das, ne? Also es ist immer auch eine Dialektik von Reform und Revolution, ne? Also NEP und so weiter und so fort. Also dieser eine Moment, wo alles auf einmal umschlägt und man stellt sich das wirklich als Moment vor, das ist Bullshit, da müssen wir nicht drüber reden. Was aber trotzdem festzustellen ist, dass die Voraussetzungen für eine Sozialisierung sich natürlich verschlechtert haben dadurch, ne? Das heißt, mit der politischen Macht im Nationalstaat hat man nicht die Kontrolle mehr über die Fertigungstiefe eines Monopols, sondern das hat sich verändert und das bringt natürlich andere Voraussetzungen für so eine Übernahme der Kontrolle über die Produktion. Und das hat sich verkompliziert. Ich sag jetzt mal, um nochmal mit Stalin zu kommen, also wir können jetzt sozusagen nicht die Schwerindustrie aufbauen hier und haben sozusagen dann die Grundlage für den Industrialisierungsprozess gelegt. Wir sind schon eigentlich viel, viel weiter und erleben aber gerade einen Rückbau von Industrie bei uns. Ne? Also sozusagen, dass immer mehr Fertigung ins Ausland verlagert wird. Und unabhängig davon, ob dort sozusagen das Monopol jetzt in seiner Existenz als Multi noch die Kontrolle drüber hat, mit der Übernahme des Monopols in Deutschland, haben wir das nicht, sondern dann sozusagen müssen wir uns die Frage stellen, wie sind unsere Zugriffsmöglichkeiten auf Produktionsstätten des Monopols im Ausland und noch schwieriger sozusagen, wie ist es denn sozusagen mit Kapitalen, die sind zwar abhängig von diesem Monopol, aber trotzdem formal eigenständig, wie sind unsere Zugriffsrechte darauf? Wobei das vielleicht sogar noch einfacher wäre, weil dann wären sie ja auch abhängig sozusagen davon, dass man weiterhin ihr Produkt nachfragt, denen ist es vielleicht auch egal, ob jetzt eine sozialistische Gesellschaft oder ein Privatinteresse diese Produkte nachfragt. Genau, also es ist aber sozusagen, mein Punkt ist, es hat sich deutlich verkompliziert. Und darüber hast du jetzt gar nicht gesprochen, sozusagen, dieses Staat-Kapital-Verhältnis in Deutschland beispielsweise hat sich enorm verändert. Und auch da sozusagen sind Kapazitäten verloren gegangen, die wichtig wären für eine gesamtgesellschaftliche Planung beispielsweise. Weil man ist plötzlich nur noch darauf angewiesen, irgendwelche Beratungsunternehmen, Architekturbüros und hast du nicht gesehen, irgendwie sich einzukaufen, weil man die Kompetenzen im Staatsapparat selber gar nicht mehr hat, beispielsweise. Und genauso auch nicht mehr den direkten Zugriff auf Unternehmen der Daseinsfürsorge. Okay, es gibt jetzt Trends zur Rekommunalisierung, aber man hat ja eigentlich alles verkauft, von Wohnungsunternehmen über Wasserwerke, über Müllanlagen, teilweise wirklich mit kruden Leasingmodellen, dass die in die USA, also können wir gar nicht jetzt in die Tiefe gehen. Also es hat was grundsätzlich anderes sozusagen sich ergeben seitdem. Und was auch ein bisschen anders ist, und das führt mich vielleicht zur nächsten Frage, die Stamokap-Theorie geht ja ganz, ganz klar sozusagen von Monopolinteressen versus den Interessen der Volksmassen aus, wie du es genannt hast. So, dann kommen wir jetzt vielleicht zu dem Punkt, wo wir ein bisschen Gramsci reinholen müssen. Der historische Block. Also, es gibt nicht nur Zwang und Monopolmacht als Herrschaftsmechanismen, es gibt auch sowas wie Hegemonie. Und zum Beispiel könnte man sagen, der Neoliberalismus, der hat es ja durchaus geschafft, zu einer dominanten Weltanschauung zu werden und auch aktive Zustimmung von Teilen der Lohnabhängigen zu organisieren. Wie würde denn die Stamokap-Theorie beispielsweise die Tatsache erklären, dass Teile der Lohnarbeitenden bzw. der lohnabhängigen Zwischenschichten, wie es sozusagen in dem Modell vom IMSF heißt, auch Teil des hegemonialen Projekts des Neoliberalismus geworden sind. Also insbesondere Akademikerinnen und Besserverdienende scheinen ja doch aktiv den Neoliberalismus zu unterstützen. Wie passt das sozusagen in die Idee von einem antimonopolistischen Bündnis? Weil das müsste ja die eigentlich mit einbeziehen. Genau. Zunächst eine Frage sozusagen kurz zurück. Abbau von Planungskapazitäten und Daseinsvorsorge haben wir erklärt mit dem Veränderung der Taktik der Monopole im Klassenkampf, weil genau dort wurde natürlich der Kampf aktiv ausgefochten. Ne, wem wollen wir dienen? Und das, was ich in der Deutschen Postgewerkschaft sozusagen dargestellt habe, das war ja ein sehr, sehr weitgehender Reformschritt, der da denkbar wurde, der dann plötzlich nicht mehr denkbar ist. Und das sozusagen erklärt die Änderung, die dort gemacht wurde, aus der Klassenkampfsituation heraus. Das war mir nur nochmal wichtig, das ist kein Gegenbeispiel, aber die Frage, dass sich das kompliziert oder dass das eine komplizierte Sache wird, zum Sozialismus überzugehen, voll, dass das sozusagen komplizierter ist, als wenn sämtliche Planungstiefe und sämtliche Kapazitäten zur Planung noch im Land sind, auch. Ne? Sozusagen, da habe ich keinen Widerspruch. Da müssten wir jetzt in Revolutionstheorie und in Sozialismustheorie reingehen. Wäre ultra spannend, haben wir nur leider, glaube ich, keine Zeit zu. Leider nicht. Kommen wir zur Frage Monopolinteressen versus Volksmassen. Die Monopolinteressen sind zu einem, sozusagen je nachdem, wo ich sie mir angucke, auf der Frage ihrer Vereinheitlichung, versuchen sie bereits, Teile der nicht monopolistischen Klassen und Schichten auf ihre Seite mit hineinzuziehen. Das versucht jede bürgerliche Ideologie, weil sie jedes konkrete Kapitalinteresse bereits als Gesamtinteresse des Volkes, ne, also der gedachten Volksgemeinschaft ausgibt. Das versuchen natürlich auch die Monopole und dadurch, dass sämtliche Debatten zwischen den Monopolen in der Form bürgerlicher Ideologie ausgetragen werden, gibt es da sozusagen eine entsprechende Bandbreite an Positionen, die damit Leute auf die prinzipielle Seite der Monopole rüberziehen. Das ändert sich nicht zwangsläufig. Ne? Also der theoretische Fehler, der dahinter steht, ist, Monopolmacht ist auch die Macht, Leute zu überzeugen, ist auch die Macht über die entsprechenden Medien, ist auch die Macht über das, was öffentlich gesagt, getan und gedacht wird. Es ist also nicht nur der ökonomische Hammer und es ist nicht nur der Polizeiknüppel, sondern es ist auch alles dazwischen. Man kann erklären, und ich hätte da gar keinen Widerspruch zu Gramsci, weil das dieselbe Theorietradition ist. Gramsci war Mitglied des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale und hat seine wesentlichen Theorien erarbeitet in der Zeit, in der die kommunistischen Parteien die Thesen über die Bolschewisierung der kommunistischen Parteien vorgelegt haben. Und in diesen Thesen über die Bolschewisierung der kommunistischen Parteien geht es in zwei Richtungen. Das eine ist die Umstellung der kommunistischen Parteien auf die Betriebszellenorganisation und das andere ist die aktive Suche nach Bündnispartnern in allen Klassen und Schichten der Bevölkerung, die nicht unmittelbar die Monopole sind. Und was Gramsci gemacht hat, sowohl mit seiner Theorie der Hegemonie, also sozusagen ausgehend vom Alltagsverstand, was denken die Menschen an jedem einzelnen Tag und was ist, wie, aus welchen Widersprüchen ist der zusammengesetzt, und in welchen Alltagspraktiken findet sich der wieder, das ist eine Reflexion dessen, was Lenin in Was tun schreibt und was die Kommunistische Internationale 1925 da sozusagen aufarbeitet in diesen Bolschewisierungsthesen. Daher würden wir sozusagen das Konzept, ein historischer Block ist ein sozusagen ein Bündnis an verschiedenen gesellschaftlichen Kräften, die zu einem konkreten Zeitpunkt den Einfluss haben, würden wir sozusagen ökonomisch fundieren. In einem bürgerlichen Staat muss dieser Block eine entsprechende Verankerung sowohl oder muss dieser Block aus entsprechenden Teilen des Monopolkapitals bestehen, also mindestens aus der führenden Fraktion, und er muss diesen Einfluss auf den Staatsapparat haben, darf also davon nicht ausgeschlossen sein. Aber dann würden auch wir den Begriff historischer Block ohne Probleme verwenden können. Dass Teile der Arbeiterklasse und Teile der anderen nicht monopolistischen Schichten gewonnen werden für volksfeindliche Politik, hat den Klassenkampf jetzt noch nie falsch gemacht. Also auch der Kampf gegen die Monopole war nie falsch, als klassenkämpferische Leute in absoluten Minderheiten waren. Sozusagen, da ist ja klar, Teile der Mittelschichten sind Vertreter von neoliberalen Ideen. Teile der Mittelschichten vertreten jetzt auch, dass man unbedingt den antifaschistischen Befreiungskrieg gegen Putin führen muss. Und trotzdem versuchen wir natürlich gerade an solche Leute heranzukommen und solche Leute aus ihrer Einbindung in die Kriegs- und Krisenpolitik der herrschenden Klasse herauszulösen, um jetzt mal gramscianisch gesprochen den historischen Block der Arbeiterklasse zu vergrößern mit einer antimonopolistischen Alternative, die aktuell den Schwerpunkt Frieden hat, während auf der Gegenseite sozusagen der historische Block des Monopolkapitals steht, dass die Perspektive Krieg hat. Aber dann wäre für mich historischer Block in diesem Sinne und antimonopolistisches Bündnis kein Widerspruch, sondern wie bei Gramsci ja auch etwas, wo die Antwort auf die potenzielle gesamtnationale Krise, also sozusagen bei Gramsci sind es ja Ideen, die miteinander kämpfen. Also das Fundament eines historischen Blocks ist ein aus gemeinsamen materiellen Interessen hervorgehende Idee. Und für uns wäre die entscheidende Frage aktuell, will ich, dass dieses Land kriegstüchtig wird mit all den Folgen, die das hat, oder will ich, dass dieses Land für den Frieden ist? Da werden die Interessen von Monopolen und Volksmassen unmittelbar sichtbar. Und um die Interesse einer friedlichen Bundesrepublik, einer für uns dann natürlich in der Perspektive sozialistischen Bundesrepublik. Darum wird der Kampf auf allen öffentlichen Kanälen geführt. Und auf diesen Kanälen muss ich ihn auch führen, weil anders komme ich an die Leute nicht ran. So muss ein sozusagen historischer Block des Friedens oder halt in unseren Begriffen ein antimonopolistisches Friedensbündnis oder ein antimonopolistisches Bündnis mit dem Schwerpunkt der Friedensfrage gebildet werden. Ja, vielleicht dazu, also die Herausforderung ist nicht so sehr, finde ich, mit Gramsci jetzt sozusagen Notwendigkeit, also das findet sich schon im Kommunistischen Manifest, ja, also dass man sozusagen, dass die Arbeiterinnenklasse auch Träger der gesamtgesellschaftlichen Interessen sein muss, um die eben mitzuziehen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Die spannende Frage ist doch, mit Blick auf die 70er Jahre und auf den Neoliberalismus als entweder zweite Phase des staatsmonopolistischen Kapitalismus oder eben als eine neue Regulationsweise, wie hat sozusagen, wo dem Anspruch nach ja diese Schichten, auch die Zwischenschichten und die Lohnarbeitenden ja eigentlich für die Idee eines antimonopolistischen Bündnisses gewonnen werden müssen, umgekehrt, aber wie konnten sie gewonnen werden für dieses neoliberale Projekt? Und auch gerade, wenn man sich sozusagen die Eliten anguckt, man könnte jetzt sozusagen die ganzen ehemaligen Gramsci, Marx und sonst was Experten von den Jusos sich angucken, die dann in der Schröder-Regierung dann in Verantwortungskontrolle waren oder so Spontis wie Joschka Fischer, der ja heute irgendwie nur noch das zentrale Organ der NATO zu sein scheint und so. Wie konnten diese Leute eigentlich gewonnen werden, Funktionseliten zu sein, dann in diesem neuen Phase der kapitalistischen Entwicklung? Ne? Und das ist, hat auch was damit zu tun, auch wieder Ideologie und auch was mit so einer Eigenständigkeit von Ideologien, also dass sozusagen auch die auch Ideen einer Art relative Autonomie entwickeln können, dass zum Beispiel so gegen so die Verknöchert und Verengtheit des keynesianischen Staates dann so Wettbewerb und der Angriff auf staatliche Monopole als was scheinbar Progressives gesetzt werden, das sozusagen am Individualismus angeknüpft werden konnte, gegenüber sozusagen kollektivistischen Ideen, die wir als Kommunistin ja vertreten, also wobei ja das kein Widerspruch ist, ne, individuelle aber das ist ja nicht in dem öffentlichen Diskurs, ist es ja ein Widerspruch, ne, da wird ja das Individuum gegen die Gruppe ausgespielt. Da wurde an mit Freiheit operiert, Marktfreiheit, Eigenverantwortung statt Bevormundung und so weiter und so fort. Und da sind auch Konzessionen gemacht an progressive Bewegungen wie die Frauenbewegung oder die homosexuellen Bewegungen und Bewegungen gegen rassistische Unterdrückung und so weiter und so fort. Und diese ganzen Kräfte konnten ja eingebunden werden in dieses neoliberale Projekt, in so einen progressiven Neoliberalismus. So, plus natürlich auch materielle Vorteile für die Akademikerin. Ne? Also in der bürgerlichen Soziologie spricht man da teilweise von der Zweidrittelgesellschaft. Also das untere Drittel ist ausgeschlossen und marginalisiert. Ne? Was dann die Klassismustheorie so ein bisschen versucht hat aufzuarbeiten. Natürlich auch völlig unzureichend. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ne? Also dass man sozusagen Aufstiegschancen geschaffen hat für wenige zur Durchsetzung dieses Projektes. Und das ist dann so ein bisschen eher die Frage, die sich mir da gestellt hat. Weil eigentlich war ja der Anspruch oder die Idee, die Leute für ein antimonopolistisches Bündnis zu schaffen. Und eigentlich war ja der keynesianische Staat sozusagen in der Krise, und auch in der Vertrauenskrise. Ne? Also es gab sozusagen Anknüpfungspunkte. Du hast es ja auch beschrieben, dass die Gewerkschaftsbewegung stark geworden ist. Das war auch die Hochzeit der ganzen K-Gruppen, also der ganzen maoistischen Gruppen, die ja dann teilweise irgendwie 50, 100.000 Auflage ihrer Zeitung verkauft haben und tausende Mitglieder hatten und so weiter und so fort. So, aber trotzdem, trotz dieser positiven Entwicklung der damaligen Zeit, ist eben nicht das sozialistische Projekt erfolgreich gewesen, sondern das neoliberale. Und genau, in diese Richtung hat meine Frage eher gezielt. Nur das ist keine Frage, es ist eine Zustandsbeschreibung. Es war ein entfesselter ideologischer Klassenkampf. Die Leute haben sich aus der Starre der Adenauerzeit befreit. Und der Kampf, der da lief, in dem haben wir sozusagen alles aufgeboten, was wir konnten. Und wir waren aber, glaube ich, weder weltweit noch in der Bundesrepublik stark genug, da entsprechend die Alternativen zu formulieren. In der Frage des Verhältnisses von Monopolen und Staat liegt da keine Frage drin, sondern es ist eine Frage von, haben wir die richtige Strategie und Taktik unter diesen konkreten Bedingungen gewählt? Und ich habe zwar mal Geschichte studiert, aber en Detail jetzt herauszuarbeiten, wann wir welche Orientierung gemacht und was davon richtig oder falsch war, würde, glaube ich, auch diesen Rahmen sprengen. Aber natürlich, sozusagen, so wie du es beschreibst, in der Vermittlung von ökonomischen Interessen und entsprechenden Ideologien, im Wegräumen von bestimmten Beschränkungen, die eigentlich auch anachronistisch waren, in der Spaltung der Frauenbewegung, Also die haben ja nicht den proletarischen Flügel der Frauenbewegung eingekauft, sondern sie haben den bürgerlichen Flügel erst stark gemacht und dann den eingekauft. Ja, natürlich. So haben sie es gemacht. Das war teuflisch klug und wir haben diesen Kampf, ich meine, wir haben ihn nicht vollständig verloren, weil sozusagen es gibt bis heute Bruchpunkte und die marxistischen Organisationen haben überlebt und sie erleben ja auch einen Aufschwung. Und vor allem sozusagen die Verankerung dort, wo es entscheidend wird, wird besser, wenn auch, na gut, ne? Kennst bestimmt den Franz Josef Degenhardt, der fragt den Kommunisten, bist du zufrieden? Und der Kommunist antwortet ihm, ja ist er, nein ist er, ja ist er, nein ist er, wie das so ist als Kommunist. Es geht einem alles immer zu langsam. Aber wir haben diesen Klassenkampf einfach verloren. So, das wäre die kurze Antwort. Ja, und aber also worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist ja, dass sozusagen in dem Stamokap-Ansatz sozusagen diese Kämpfe jetzt auch nicht so theoretisiert sind. Und würde ich jetzt sagen, also so wie ich das wahrnehme, vielleicht Transparency Note, du hast mir natürlich extrem viele Texte geschickt, nur waren das leider PDFs, die ich dann auch nicht mehr antiquarisch bekommen habe und ich hasse es wirklich lange PDFs zu lesen, deswegen habe ich jetzt auch nicht alles gelesen, was du mir da geschickt hattest und vielleicht tue ich da jetzt auch Unrecht, aber meine Wahrnehmung von Stamokap ist, dass es schon sehr so ein instrumenteller Zugriff des Monopols auf den Staat gibt und dass sozusagen diese auch Kampf der Ideen und Kampf sozusagen auch innerhalb der Lohnarbeitendenklasse da ein bisschen untertheoretisiert ist. Deswegen hatte ich da jetzt so Gramsci nochmal reingebracht und es stimmt natürlich, dass Gramsci in der leninistischen Tradition steht und ja auch sehr viel Lob dafür hat, dass Lenin erkannt hat, dass wir vom Bewegungsjetzt zum Stellungskrieg fortschreiten müssen, was finde ich nach wie vor eine richtige Analyse ist, auf jeden Fall. Also die zählt, die gilt heute noch umso mehr, wie es vielleicht noch vor 60, 70, 80 Jahren der Fall war. Da war mehr Bewegung, ist mein Eindruck, auch wenn ich noch nicht gelebt habe. Genau. Aber dass das so ein bisschen untertheoretisiert ist und dass man da auch nochmal nachjustieren müsste. Wir sind jetzt so ein bisschen am Ende auch. Wir haben jetzt schon fast 2 Stunden gesprochen. Also eine, glaube ich, sehr dichte Folge, ohne dass wir auf vieles eingehen konnten. Also wir sind an mancher Stelle dann doch noch recht oberflächlich geblieben. Das liegt auch einfach am Format. Ich fand es sehr spannend. Vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen zum Abschluss. Wo würdest du sagen, also vielleicht grundlegend ist es ja schon so, also natürlich gibt es nach wie vor Monopole und es gibt auch eine starke Verflechtung von Staat und Kapital, die hat sich allerdings zentral auch verändert. Weiterhin gibt es auch Krisenmanagement durch den Staat, also dass der Staat Aufgaben bei der Reproduktion des Kapitals und des Kapitalverhältnisses hat, das ist auch eine Konstante. Und natürlich nach wie vor ist die Hauptaufgabe des bürgerlichen Staats, die Kapitalakkumulation zu sichern. In dem Moment, in dem in einem imperialistischen Zentrum die Leute nicht mehr unmittelbar um Verhungern oder Erfrieren kämpfen, kriegen sie mehr Zugänge zu Politik und mehr Zugänge zum Klassenbewusstsein. Für das EMSF und die DKP haben sich also die Frage gestellt, wie verhalten sich die auch unter neoliberalen Bedingungen, ne, also jetzt in deinen Worten, neoliberalen Bedingungen, entstehenden neuen sozialen Bewegungen zur klassischen Arbeiterbewegung in den Großbetrieben. Und wir haben darauf strategisch eine Antwort gefunden und gesagt, ausgehend von den Großbetrieben, die, weil sie Monopole sind, so eine zentrale Rolle in der Gesamtgesellschaft spielen, muss ich ein Bündnisangebot der Arbeiterklasse an diese neuen sozialen Bewegungen schaffen. Also ich muss anhand der Frage, wie viele Frauenarbeitsplätze in Anführungszeichen, also wie viele Teilzeitarbeitsplätze, die zu über 90% von Frauen genutzt werden, gibt es hier und das verknüpfen mit einer aktiven Solidarisierung, mit einer Frauenbewegung und deren Forderungen. Ich muss um mein Monopol und in den Arbeiterstadtteilen regelmäßig spazieren gehen, um zu sehen, wohin läuft der Müll meines Monopols, um ausgehend von der Analyse des eigenen Monopols einer Umweltbewegung und Leuten, die gegen die Verschmutzung ihrer Stadtviertel kämpfen, ein Bündnisangebot zu machen. Und sozusagen, wir haben das für viele dieser Bewegungen ausgearbeitet. und wir haben versucht, den Ausdruck, die all diese Bewegungen, all diese Kämpfe auf einer künstlerischen Ebene haben, aktiv selbst zu fördern. Also es gab in München die Zeitschrift Kürbiskern und die Zeitschrift Tendenzen. Es gab ein breites kulturelles Umfeld um die Partei und um diese Kämpfe, in der wir versucht haben, das zusammenzuführen. Das wäre sozusagen unsere Antwort. Also klar, immer ausgehend von der Arbeiterbewegung, ausgehend von den Großbetrieben, dann aber, und das machen wir, so wie wir das können bis heute, in die möglichst, also sozusagen möglichst breit auf die sozialen Bewegungen hinzu, weil das sind Orte, an denen Menschen in Bewegung kommen, sich der Widersprüche bewusst werden und in Bewegung geraten, und Zugänge zum Klassenbewusstsein unter den konkreten Bedingungen, unter denen sie heute sind, nämlich, dass sie zu großen Teilen zu, ich sag mal, besser gestellten Schichten der Arbeiterklasse gehören, aus dem, was man klassischerweise Intelligenz nannte. Aber jetzt vielleicht so im Laufe der Diskussion, wo würdest du sagen, hat sich auch in der Vergangenheit bereits durch die zwischenmarxistische Definition auch die Veränderung so ein bisschen, also was hat der SMK aufgenommen, was müsste man vielleicht jetzt noch aufnehmen, oder ist der staatsmonopolistische Kapitalismus irgendwie der Theoriestrang, der es uns ermöglicht, den Sozialismus aufzubauen? Vielleicht abschließende Worte durch dich. Ja, die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus ist die Theorie, die uns ermöglicht, den Kapitalismus zu erklären und zu analysieren, und die es uns ermöglicht, eine revolutionäre Strategie erarbeitet zu haben, aktuell den Kampf gegen den Krieg zu führen, ist die wesentliche Aufgabe. Was muss sie aufnehmen? Ich glaube, sie muss sich immer dann weiterentwickeln, wenn der Gegenstand, den sie sich anguckt, sich weiterentwickelt. Also, dass wir sowas haben wie eine privatmonopolistische Entwicklungsvariante, dass wir sowas haben wie aktualisierte Analysen der einzelnen staatsmonopolistischen Komplexe, dass wir uns immer wieder fragen, welches Monopol vertritt welches konkrete Interesse und wie steht es im Verhältnis zum Gesamtinteresse, das auch staatlich durchgesetzt wird. Das sind Zeichen dafür, dass wir ausgehend von der konkreten Arbeit, die wir ja nur wesentlich in den Großbetrieben machen, und das in die politischen Bewegungen tragen, dass wir dabei immer wieder unsere Theorie hinterfragen und immer wieder versuchen, sozusagen sie zu aktualisieren, wenn sich der Gegenstand entwickelt. Weil würde man das unterlassen, wäre es Dogmatismus. Und ich meine, das ist die wesentliche Aufgabe für heute. Und dabei sind alle Ansätze hilfreich, also alle theoretischen Ansätze, und wenn sie nur Teilaspekte erklären, hilfreich, die grundsätzlich erstmal auf einer gemeinsamen Ebene, nämlich Stärkung der Arbeiterbewegung, Stärkung der Friedensbewegung, stehen und versuchen, dort mit Sachen zu erklären und zu analysieren. Und dann muss man sich hinsetzen, 2 Stunden Podcasts aufnehmen und in solidarischer Diskussion die Einzelfälle klären, auch wenn dann vielleicht weniger Leute zuhören. Das war ein gutes Abschlusswort, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, genau, es geht nicht nur um Textexegese, sondern wir müssen uns die Verhältnisse angucken, wie sie sind, und konkret historisch untersuchen, was unsere Möglichkeiten als sozialistische, als kommunistische Bewegung sind. Ich hoffe, wir haben euch jetzt dazu ein bisschen Inspiration geboten und ihr beschäftigt euch mal so ein bisschen mit Staat und Kapital. Viele andere Theorieansätze haben wir heute nur ein bisschen gestriffen. Vielleicht, wenn das Interesse groß ist, kann man ja noch eine Folgesendung machen, wo man ein bisschen tiefer eingeht an der anderen oder anderen Stelle, oder vielleicht gibt es ja auch einen ganz großen Widerspruch von irgendjemandem, der sagt, nee, Moment, meine Gruppe hat ja aber die einzig wirklich wahre Theorie erarbeitet. Haben wir natürlich öfters, und auch dem können wir mal eine Plattform geben. Insofern, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden.